So, das war's. Aber ich habe noch eine gute Nachricht. Herr Kuttner ist wieder da. Wie war der Skiurlaub? War kein Skiurlaub. Du siehst total braun gebrannt aus. Und ja. Du hast so weiße Ringe um den Augen. Was heißt denn weiße Ringe? Von der Brille. Skibrille. Ich war nicht im Skiurlaub. Das wird dir jetzt eh keiner glauben, wenn ich das gesagt habe. Ich kann doch nicht Skifahren. Kannst du Skifahren? Nö, weil deswegen kann man doch da hinfahren und hinfallen. Ja, warte, soll ich da hinfahren und mir ankicken oder was? Die anderen Skifahren? Mensch, Maja. War eine Idee. Du hast doch reduziertes Urlaubsverständnis. Denn eben nicht. Bring mal weit weg. Soll ich noch ein Lied spielen oder willst du gleich ja, übernehmen? Indien. Warte mal, ich mache einen Autostopp raus. Das magst du nicht, ne? Ja, mag ich nicht. So. Super. Ich wünsche dir jetzt auch kein neues Dingens da. Ich auch nicht. Gut, haben wir ja eigentlich alles geklärt. Wir hören uns morgen wieder und ansonsten nächste Woche. Ja. Also nicht du. Ja, du hörst doch eh morgen nicht zu. Ja. Nein, du kannst doch morgen auch gar nicht. Was? Du kannst doch morgen eh nicht. Nee. Also, so. Steve, ja. Hat das Kind. See sister clicks from the bafios and the bricks. We've been hard hit with the media's dick. And stigmas from the way it was still haunt us. See Poontang, that's just a play on words. It makes light of all the stereotypes that have created our pseudo-sex hype. Yes, we're women and black, but not simply wet nurses or coochies with back, or no more than topless whores waiting on continent shore to become new world versions of beasts of burden. Though our stuff be sweet and holds a certain mystique, it's true. View us as faceless pussy and weak, and we'll bust you, cause Poontang Clan ain't nothing to fuck with. Poontang Clan ain't nothing to fuck with. Poontang Clan ain't nothing but hustlers and nigga bitch tricks. At least that's how they twist the shit. Name us like slaves by lips fixed with myth about high drama ghettos where moving on up, Negroes and white folks don't dare go. But pimp players, $5 head blows and project hoes flow. Over into these two mean streets, only a beast could survive in. Helped by a little sin, shucking, jiving, or else they're left for dying. Never having touched one dream. Take care what y'all believe, it's the American scheme. Peace. My name is Black Pearl. Street mother to my sister girls. First mother to the world. Now let me explain how we roll. See, it's not our policy to strip souls or steal lives, but we do thrive on respect and we'll crack necks if we don't get. It's not what we want, violence, but most won't hear the cry silent or comprehend the feeling of no ends, near end, days when survival becomes a personal hell, desperation swells to a boundless point. Maintaining is the main thing, can't spare moments of thought about life in the joint, no. No, we're not a gang. Poontang Clan, that's just a pseudonym, kid. Yeah, ghetto girls got vocab too slam. Anyway, our real name is a secret. It's sacred. We'll take it to our graves. It was given to us by Yoruban priestess who blessed us, saying, go, give praise to God and ancestral ways. Be an army of sisters, fate chiselers, renegades, resistors. Till the end of your days. Yo, yo, what up? Name is Half-Blood. Half-Blood speaks my roots. My pop's a nigga from the south, my mom's a nigga from the boot. Yeah, yeah, y'all know Hannibal and his boys was knocking them with the truth. But the Italians don't wanna admit that shit, deny it quick. Behave it, don't lie though. No, I ain't down with the Gambino. Family? Now I don't even think they'd accept me. Rather see he swinging from a tree or me and my sister's faces squeezed between his knees as we blow on his dream. Why am I so wrong? Cause I don't fuck with protocol or propriety. I may not be high society, but I'm still a fucking lady. Jeans and a hoodie's all I need, and I still have all the misters checking for me, see? So don't try to play me. Yeah. Yeah, yeah, blood's the foul tongue one, baby, but this tongue's been known to look a nigga crazy. I sends them to a comfort zone. On the real though, we on some next shit out here in the open air home. And though every day ain't ducking bucks from young modern day Capones, all alone on hard cold concrete and all alone on TV sweet sweet. That's why we got to roll tight. Gots to keep the click thick, right? Represent the Earth's on lockdown, sis. I'm coming to you via live remote from one of America's finest women's correctional jokes. Legalized anyway. It was the only way I could feed my bae. It was the only way I could say, fuck America. Name is Rara. Roundaway bourgeoisie is what they call me. I'm married, got one son. Fuck knows the wedding was a shotgun. Come one, come all. For a small fee, you'll see the freak. Ghetto anomaly. College grad turned bad. Rocks media minds with combined intellect and hood wisdom. Fucked around and soul ism. Oppositions what she thrived on. Now I'm singing field songs for mass and jailkeeper. As I do the work of mental keepers, ground leader. Given time in reverse, I doubt I do this shit the same. Cause this rehab concept, it ain't nothing but a glorified nation game. You win by getting over, standing on the shoulders of the weak and mind fucked. It's more corrupt on the cell block than on the street block. That's to keep your eyes tight and your lips and legs locked, no doubt. Peace to my man and my seed. I'm out. Dann will ich mal Tachchen sagen. Hallo? Ist denn eigentlich jemand da draußen? Da ist ja keiner, oder die Telefonanlage ist kaputt. Sag mal, doch einer. Na, das hat ja wieder gedauert. Na, der wird aber gleich belohnt. Tag, einer. Ja, Löchen. Oh Mann. Geht das jetzt immer so weiter, wie im letzten Jahr schon, oder was? Was denn weiter? Na, mit Hallöchen und so sieht es aus. Ja, eigentlich und, ja, wie sieht's aus. Ja, ja so genau. Ich wollte jetzt eigentlich erstmal Break machen, um meine Abwesenheit zu erklären. Aber muss ich gar nicht, wa? Erklären. Wie musst du nicht erklären? Wieso muss ich dir nicht erklären? Natürlich. Wieso? Ich finde schon, dass ich dem Hörer gegenüber rechenschaftspflichtig bin. Dass der Hörer ein Anrecht hat, darauf zu fragen, ach, der feine Herr Kuttner, der verdient wohl so viel Geld, dass er nur noch Urlaub macht, oder was? Oder so, also so. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So genau. So sieht es aus. Jetzt muss ich mal eine Testfrage stellen. Wie alt bist du denn? 16? Nee, 17. Echt? Also, ja. Hat der jetzt gerade geworden oder wie? Nee, also in einem halben Jahr bin ich 18, ne? Oh! Ja. Da kannst du richtig voll in den Knast abwackeln, oder? Nee. Was heißt nee? Ja, könnte ich schon. Ach, oder wie lange gilt das mit der Jugendstrafe? Kann ich mal einen Jurist anrufen und mir das mal erklären? Ja, klar. Warte, naja, nur so, wenn du Mist machst. Und ich gehe mal davon aus, also, dass du ein fehlgeleiteter junger Mensch bist, der dazu neigt, Mist zu machen. Schwupp, sitzt im Knast. Ja, klar, bon. Ho. Nee, ich mach eigentlich keinen Mist. Ja. Also, sag mal, sagt dir denn Papi Lahiri was? Nee. Ich hab's geahnt! Mein lieber Scholli! Sagt dir denn ASL-Digger was? Wer? ASL-Digger? Nee. Nee? Muss mal aufgehen. .de. Ist ganz süß. Nee, das ist mir jetzt. Keine Werbung sein, oder? Das ist mir so, jetzt, oder? Ja, gut. Muss ich mir merken. Okay. Na, ich versuch das mal. Ein Wort? ASL, Digga. Digger? Digger, ja. Wie graben, sammeln. Ja? Ja? Nee, weiß ich nicht. Ja, Mensch, muss Digger, man. Wie sieht's aus, Digger? So, ne? Wie was? Ja, Mensch. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, den Eindruck hängt allerdings auch, dass es wohl irgendwie nicht wahr sein kann. Jetzt muss ich das hier erstmal ausprobieren, ob das funktioniert. Bum, bum, bum. Aha. In dem Wort, ja? Ja, genau. ASL. Digga. Passiert nichts. Passiert nichts? Nein. .de. Ja, mit einem G? Nee, mit Doppel-G. Halt doch. Naja, buchstabier mal, was du geschrieben hast. ASL. Digga. D-I-G-G-E-R. Nee, A. Was A? Ja, nach den zwei Gs kommt ein A, Mensch. Ach so, nicht E-R. Nee. Was soll denn das sein? Hat das eine Bedeutung? Schau's dir mal an. Aber man muss sich registrieren und so, und dann sind da schöne Sachen so. Ach so, also, ich will mich ja nicht registrieren. Nee? Nee, da bin ich immer genau, da bin ich total dagegen, gegen registrieren. Ja? Ja. Wieso? Na, weiß ich auch nicht. Weil die mir dann blöde Werbung zuschicken oder irgend so einen Schwachsinn machen. Nee, machen sie nicht. Aber du kannst ja so eine E-Mail einrichten, ne, dass du nur das Spam kriegst und so, ne? Ach so. Also habe ich mir auch gemacht, ne? Ah ja, naja, so weit bin ich auch noch nicht. Und was soll ich denn da gucken? Naja, also wenn mal registriert bist, dann da sind da schöne Sachen drauf, ne? Ja? Also so zum Mitreden und auch so witzige Sachen, ne? Aha. Wird alles reingepostet. Naja, dann gucke ich mir das irgendwann mal an, wenn ich Ruhe habe. Ja. So! Ach, ja, okay. Du sag mal, du kennst Papi Lahiri nicht? Nee. Und Sveta Shetty auch nicht, wa? Nee. Echt nicht? Nee, leider nicht. Und du kennst nicht das wunderbare Lied You Are My Chicken Fry? Das habe ich schon mal gehört. Naja, genau, das ist es. Du bist mein Brathühnchen, you are my Fischefrei, du bist mein Bratfischlein. Und dann, du bist mein Masala-Dossa und du bist mein Samosa. Das ist ein Liebeslied, wo eine indische Speisekarte rauf und runter gesungen wird. Gut. Verstehst du, in Deutschland würde das heißen, du bist mein Eisbein, du bist meine Rinderroulade. Wie Indien du, hast du gesagt? Indien! Kalkutta oder was? Nee, Bombay. Okay. Mumbai. You are my chicken fry. Hört sich eben an wie ein durchgeknallter Döner-Betreiber. Ja, so der dann aber auch in Popmusik macht. Die hören wir uns jetzt mal an. Zur Erinnerung, weil ich nämlich in Indien war. Ja, warst du echt? Ja! Ist ja genau! Super. Und da habe ich wieder einen Stapel Musik mitgebracht, nur habe ich nur leider keine Zeit gehabt, den zu hören. Und da hast du jemanden kennengelernt? Wie, wen soll ich denn da kennenlernen? Peter oder so. Wen? Peter aus Indien. Nee, habe ich nicht kennengelernt. Schade. Kennst du den? Ja. Oh, ach so, woher denn? Naja, vom Radio. Wie? Ach so. Aber leider, der ist leider nur in Hamburg im Radio. Also. Ach so. Naja, aber ich war in Indien, ich war nicht in Hamburg. In Hamburg war ich auch, aber. Ja, aber da war der auch, ja. Black wie? Music oder so, ja. Ach so. Naja, jetzt bring mich mal hier nicht völlig durcheinander. Ja, gut, du konzentrier dich jetzt mal lieber ein bisschen und hör mal hier hin. Auf Papi Lahiri und Sveta Shetty. Na gut. Weil von dem habe ich nämlich noch eine andere tolle Musik. Okay. Alles tschüss klar. Erstmal. Hat mich gefreut, ne? Genau, tschüss. Hau rein. So, jetzt kommt hier die große Nummer. You are my chicken fry und dann fängt die Sendung an. Und dann sage ich über die Telefonnummer durch und dann können wir wieder schön miteinander telefonieren. fish fry. You are my chicken fry. You are my fish fry. Kabhi na kehna kuriye bye bye bye. Kabhi na kehna kuriye bye bye bye. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So Kinder, eigentlich könnte ich ja heute nur... Achso, sag mal die Telefonnummer durch. Warte, ich rufe genau. Die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. Eigentlich könnte ich ja heute nur indische Musik spielen, aber wie gesagt, ich hab meine CDs da, gekauften CDs noch nicht durchgehört, hab aber noch so die eine oder andere Sache damit. Wir hören vielleicht nachher nochmal Sweta Shetty und Bappi Lahiri mit Rock is Love. Hab dann noch einen wunderbaren Song auch entdeckt. Mr. Prime Minister. Das ist toll, weil Mr. Sister Prime Minister. Wunderbare Reime da entstehen. Hört sich auch unheimlich lässig an. Ein Soundtrack, der relativ neu ist. 2005 ist er da erschienen. Und hab dann aber eben auch noch eine total vergessene, trashige 60er Jahre Band, Beatband aus Peru dabei. Total schicke psychedelischen 60s Girly Pop, T-Rex und noch verschiedene andere Sachen, die ohne gespielt werden müssen. Ich glaube, wir müssen heute wieder mal hören, Necronomicon, Tipps zum Selbstmord und alles sowas. Ansonsten würde ich jetzt ganz am Anfang, von daher sage ich vielleicht vorher selber nochmal die Telefonnummer durch, dass es ein bisschen schnell, erstmal eine Umfrage machen. Neues Jahr, altes Jahr, Vorsätze und so, habt ihr wahrscheinlich alles schon hier diskutiert. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt nur mal auf die Schnelle wissen wollen, wir können danach ausführlicher diskutieren, jetzt nur meine Frage, eure Erwartungen ans 2006, positiv, negativ oder null? Das sind jetzt die Entscheidungen, die ihr ganz schnell ruckzuck zu treffen habt, unter dieser Telefonnummer. Warte, hier. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an, drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. Und wenn wir vielleicht so 8, 10, 11, 12 Meinungsbekundungen haben, dass man sagen kann, das ist repräsentativ, dann sehen wir mal weiter. So, hallo. Hallo? Ja, deine Erwartung ans neue Jahr? Positiv, negativ oder null? Positiv. Ja. Positiv, super. Ich danke dir erstmal. Ja? Gut. Tschüss. Wir können ja nachher noch John Jacob Niles habe ich auch noch dabei als Musik. Oh, da freue ich mich auch schon drauf. Hallo? Positiv, negativ, null? Na, auf jeden Fall negativ. Wieso denn? Naja, Fußball-WM, ne? Ach so. Das war ganz schlecht, sowas. Das macht ihr wieso denn? Da hat man doch seine Ruhe. Sind die Straßen leer? Kann man schön im Park spazieren gehen, über Gebrauchtwagenmärkte streifen, so eine Sache machen? Nee, kommt aber nicht mehr im Fernsehen richtig, ne? Wieso denn? Na, nebenbei, klar, natürlich, wenn wo irgendwo Fußball ist, dann müssen die doch auf einem anderen Sender kontern mit spitzen Filmen. Na gut, wenn du... Da hast du noch nicht richtig aufgepasst. Genau, genau, genau. Aber ich habe jetzt negativ eingetragen, kann ich jetzt auch nichts dafür. Hallo, wer ist denn da? Ja, hallo, hier ist der Dieter. Ach so, nee, ich will ja gar nicht wissen, wer da ist. Wer? Wie? Dieter Tafel. Dieter Tafel? Mhm. Ich glaub bloß, du kennst mich nicht mehr. Ist ja erstmal frohes Neues. Ja, nein, nee, damit hören wir jetzt auf. Das ist jetzt schon viel zu spät. Das ist ja, heute ist ja schon der 10. Januar. Nee, aber jetzt, ja, genau, jetzt nur die Frage an deine Erwartung, ans neue Jahr. Positiv, negativ, null. Also ehrlich gesagt, ich habe mir schon einen festen Vorsatz gefasst. Nein, das will ich ja gar nicht wissen. Ja, ob deine Erwartungen. Meine Erwartungen? Ja, ob du denkst, wird ein tolles Jahr, wird ein Scheißjahr oder egal wie, also, wird so wie immer. Wenn du mich öfters mal ein bisschen rannimmst, dann wird es ein tolles Jahr. Wenn nicht, dann nicht. Dann schreibe ich negativ hin. Wird kein tolles Jahr. Kannst du drauf verlassen. Ja, danke. Ja, bitte. Hallo? Hallo? Ja, also langsam reicht's ja, aber. Ja, positiv, negativ, null. Mann, ich will doch erstmal hier bloß eine, wir müssen jetzt mal hier rack, zack, ruck, zuck. Positiv, negativ, null. Weg ist er. Zu langsam, zu lahm, zu öde. Hallo? Hallo. Ja, positiv, negativ, null. Positiv. Echt? Ja, aber niemand kommt nicht. Da war ja sonst immer negativ, muss ja manchmal mal Positives kommen. Ach so, ist jetzt so ein statistischer Optimismus bei dir? Ja, genau. Mein lieber Scholli. Naja gut, vielleicht können wir nachher noch ein bisschen ausführlicher drüber reden. Ich muss ja jetzt erstmal hier die repräsentative Umfrage machen. Das machen. Okay, danke schön. Ja. So, hallo, positiv, negativ, null. Ja, positiv. Echt, warum denn? Naja, Kurzbegründung gehört immer noch dazu. Ich werde 18 dieses Jahr. Naja, aber damit bist du doch dann Taschengeld rückt immer weiter weg. Ja, du musst dir bald deine Wäsche selber waschen. Dann kann ich Mutter, ist keine Mutti mehr da, die Stulle macht und so. Alter. Mein Lieber, du bist aber Leichtsinn, ja. Aber da kann ich in Clubs gehen und so, Mann. Ist doch voll geil, oder? Ach so, kannst du jetzt noch nicht in Clubs gehen? Sind die alle erst ab 18? Ja, ja, also ich kann nur in Discos und so. Ja, kannst du nicht zu so einem Pionier-Nachmittags-Disco gehen? Nee, aber ich kann natürlich einen Türsteher bestechen oder so. Ach so, naja gut, auf jeden Fall positiv, sagst du. Ja, auf jeden Fall. Mann, ist das hier alles optimistisch. Danke erstmal, optimistisch in Brandenburg, hallo? Negativ, sag ich. Ja, genau. Mensch, Wolle, oder? Ja, genau. Ja, warum denn? Na, ich muss alle 6 Wochen vor Gericht. Also nicht wegen mir und wegen den anderen. Wisst ihr. Negativ. Also ich weiß ja nicht, ob ich freigesprochen werde oder ob ich 8 Wochen sitzen muss oder 8 Monate. Was hast du denn gemacht? Worum geht's denn? Ach, du weißt ja, ich habe Nachbarschaftsstreitereien. Ja. Ja, deswegen geht man in den Knast. Nee, aber ich werde jetzt auch langsam aggressiv. Also wenn einer mich zusammenschlägt, dann schlage ich zurück. Aber erst nachdem er dich zusammengeschlagen hat. Genau. Aber dann ist ja die Beweislage eigentlich relativ eindeutig. Ja, ich meine, ich habe nur böse Briefe geschrieben. Ach so. Und jetzt hast du Angst, dass du im Knast musst wegen böser Briefe? Na, vom Gericht einfach nur. Einfach, ich, ach so. Ich mag keine Gerichtsfragen. Nee, aber ist ja auch mal interessant. Na gut. Ja, stimmt. Ich meine, mal so ein bisschen Knast ist ja auch mal interessant. Oh, also wenn man sich das so, wenn man da nicht gleich abgestempelt wäre, würde ich gerne mal 2 Wochen keine Sendung machen, schön im Knaster holen. Da muss man nicht aber erstmal rinfahren. Wohin? Na, in Knast. Ja. Das Vorspiel ist ja das Schlimmste. Das Vorspiel. Ja, das ist, ich meine, wenn du verhaftet wirst. Was ist denn? Dass sie den Arm umdrehen und sowas, meinst du? Das ich meine, mit Handschellen wegfahren. Boah. Ah ja, naja, aber wobei, die Leute kicken aus dem Fenster, die Mädels hängen auf dem Fensterbrettkissen und denken, oh, was ist denn das für ein cooler Typ? Und dann sieht er so unverschämt gut aus. Da gibt's keine Mädels. Nee, da nicht, aber wenn man erstmal abgeholt wird, ach so, ja, denke ich, dass man da so ein bisschen authentisches Gangster-Image vielleicht kriegt. Stimmt. Was sich ja so unter den Hip-Hopern offensichtlich irre gut funktioniert. Ja, also jedenfalls, ich sag negativ. Negativ. Ja. Naja gut, ich hab's eingetragen, Wolle. Dankeschön. Ja, okay, tschüss erstmal. So, hallo. Positiv, negativ, null. Positiv, Digga. Echt? Ja, Mann. Mann, Kurzbegründung? Einzeller. Nee, etwas ausführlichere Begründung, bitte? WM 2006. Weil du Fußballfan bist? Joa. Ja, aber die Deutschen sind in der Vorrunde raus. Oder? Und dann sitzt du da und heulst. Hätte ich mal nicht positiv gesagt, hätte ich nicht positiv. Ja, dankeschön erstmal. So positiv, negativ, null. Ja, positiv. Oh Mann, hast du mal erschrocken. Echt? Warum denn? Kurzbegründung bitte mal. Ach, wisst ihr nicht, hab ich so ein Gefühl, so beruflich. Wie denn beruflich? Was machst du denn? Ich bin Tonassistent. Tonassistent? Ja. Das wird doch Oberhalt abgeschafft. Das macht doch bald jeder zu Hause selber auf dem Computer, natürlich. Nein, auf keinen Fall. Na dann klar, ich sag dir, im halben Jahr stehst du auf der Straße. Nein, auf dann keinen du, Fall. Dann kriegst du erstmal ein halbes Jahr Arbeitslosigkeit, dann bist du Hartz IV. Aber die reisen sich um mich. Was? Unbedingt. Wer reist sich um dich? Na, die Ton haben wollen. Wer will denn Ton haben? Ich will meine Ruhe haben zum Beispiel. Und ich sag dir, die Mehrzahl der Deutschen will ihre Ruhe haben. Tonassistent ist ein ganz ungünstiger Beruf. Ja, du müsstest dir irgendwas mit Ruhe aussuchen. Was, Ruhe? Ja, mit Ruhe, dass du Ruhe herstellst und nicht Töne. War das denn wirklich so laut überall? Ja, natürlich ist es so laut überall. Ich schreie doch schon rum. Ja, stimmt. Siehst du? Ja. Und ich aber bin nicht der Einzige. Wenn ich erstmal anfange zu schreien, dann schreien alle, die sich mit mir unterhalten, schreien auch. Dann schreien zwei, dann stehen zwei daneben, die sich vorher noch leise unterhalten haben. Die verstehen ihr eigenes Wort nicht, müssen auch anfangen zu schreien, weil ich und der andere so schreien. Und schon schreit die ganze Welt. Naja, verstehst du? Und gebraucht wird jemand, der für Ruhe sorgt. Ruhe! Aber nicht so, sondern... Verstehst du? Naja, positiv. Ich hab dich eingetragen. Ist mir doch egal. Okay, wir können ja nachher vielleicht noch mal ein bisschen ausführlicher reden. Hallo, wer bist denn du? Hallo? Hallo? Ja, das ist auch ganz Ruhe. Ja. Hallo? Ja, hallo. Ja, positiv, negativ, null. Ich denke, der wird sich nicht viel verändern, für mich zumindest. Null? Du bist also auf ja. Null? Super, ja. Endlich mal einer. Du bist realistisch, du bist erwachsen, oder? Du hast schon ein bisschen Lebenserfahrung gemacht, du hast schon zwei Trennungen hinter dir. Nö, Trennung schon. Aber naja, siehst du, sag ich doch. Was, nur eine? Ja, nur eine. Dann hast du bisher eine Freundin erst überhaupt gehabt? Ja, eine richtig feste halt. Ach so. Und jetzt ist aber jetzt wieder... im Moment nicht erst. Jetzt ist Windstille. Also von daher, klar. Ich hab das mit der Ruhe, nehme ich das jetzt so ein bisschen auch mir an. Und ja, bist du auch Tonassistent? Nee, was bist denn du? Ich bin der Marco. Nee, ja, aber nee, ich meine vom Beruf. Du bist ja nicht vom Beruf Marco, oder? Nee, Berufs-Markus? Wird man auf Marco aus? Kann man auf Marco, ist das ein Ausbildungsdings? Nee. Ja, könnte man ja einführen, weiß bloß nicht, was man da machen soll. Ja, genau. Ich denke mal, eher arbeitslos bin ich. Und du bist arbeitslos, aber hoch, so bleiben. Aber hochqualifiziert hoffentlich. Naja, ich weiß nicht, ob man als Klavierstimmer hochqualifiziert ist. Ja, da ist man doch hochqualifiziert. Ach, Klavierstimmer? So was gibt's überhaupt noch? Ja, ausgebildet wird's noch. Ach Gott. Ist aber nicht direkt mit Beruf mit Zukunft, wa? Nee. Und wahrscheinlich dein Vater hat gesagt, Junge, lern auf Klavierstimmer, Klaviere werden immer gebraucht. So ungefähr. Oh, nee. Oh. Aber was macht man da? Ich kann nicht mal Klavier spielen. Nicht, du kannst nicht mal Klavier spielen? Nee. Du kannst nur so bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim. Hast du wenigstens absolutes Gehör? Nee. Nee. Da könnte ich kein Klavierstimmer sein. Wieso? Das mit dem absoluten Gehör, da stört jeder, also jeder Ton, den man anspielt, da stört einen was zwischendrin und da ist man verrückt beim Stimmen. Na Gott sei Dank kann dir nicht passieren, dass du verrückt wirst. Nee. Stimmt. Ja. Ja, beim Stimmen, stimmt. Danke! Ja, alles klar. Okay, tschüss. So, hallo? Ja, Insight. Ja, positiv, negativ, null? Na, positiv, letztes Jahr war scheiße. Ja, das heißt nicht, dass es nächstes Jahr besser wird. Kann genauso. Nein, ich habe ganz viele tolle Auftritte mit meiner Band, so. Was denn für eine Band? Na, mit meiner schicken Band. Ich bin doch hier, ja, natürlich, der Kumpel hier vom Alex. Mein lieber Scholli, ja, wolltest du mir nicht irgendeine Musik schicken? Habe ich dir nicht in Auftrag gegeben? Ja, ja, naja, wir sind schon dabei. Aber ja, könntest du nicht mal einen schönen Minister, Ja, wir sollten hier Nirvana mit naja, das kriegt er doch nicht hin, oder? Naja, aber hallo, kriegen wir das Na, hin. Wo denn? Sag mal, jetzt ist doch schon 4 Wochen ins Land gegangen wieder. Ja, wir brauchen noch ein Bassschlüpfergummi. Da haben wir noch keinen gefunden. Nee, da müsst ihr mal in den Haushaltsgeräteladen gehen und sagen, so ein Oma-Schlüpper-Gummi. Ja. Die sind ja. Da wahrscheinlich ein bisschen tiefer gestimmt. Ja, das kann gut sein. Das kann gut sein, vielleicht schafft er das mal, dass er mal in den Haushaltsgeräteladen geht. Ja, so. Und eine Bassschlüpper-Gummi holt. Ja, ja. Mensch, soll ich vielleicht mitkommen, soll ich euch in die Hand nehmen? Und hier, liebe Band, mal in 2er Reihe angetreten. Ja. Vorsicht, erst nach links gucken, erst nach rechts gucken. Bei Rot bleib stehen, bei Grün kannst du gehen. Ja, das wär mal. Ja, das wär was, wa? So denkst du dir. Ach so, ich wollte mich noch ganz freundlich bedanken für die tolle Idee, was ich dir geschickt gekriegt habe. Ach so, echt? Ja, ja. Ist angekommen? Warte, ja klar. Ist rechtzeitig angekommen? Ja, ich hab's zu Weihnachten gekriegt. Wunderbar. Ach, prima. War das schönste Geschenk überhaupt. Also. Echt? Ja, ja. Wirklich? Ja. Oh, toll. Da bin ich ja wieder stolz auf mich. Ja, ja. Okay, vielen Dank erstmal. So, hallo, jetzt schnell. Positiv, negativ, null. Und Kurzbegründung. Hallo? Ah, wer ruft denn an und sagt dann nichts? Hallo? Positiv. Positiv? Ja. Kurzbegründung. Ey, Rock'n'Roll dieses Jahr. Nur. Wieso? Ja? Ja. Wie soll das aussehen? Jetzt stöhn nicht so. Das wird ja gleich wieder so anzüglich, die ganze Sendung. Ich nicht. Natürlich, dann denken die alle, ah, guck mal, das ist doch die Stöhnsendung. Fritz ist ja wahrscheinlich sowieso so ein Stöhnsender. Ja, ich habe gesagt, irgendwie Rock'n'Roll dieses Jahr positiv. Was soll das heißen, Rock'n'Roll? Ist jetzt dein Wille? Weg ist er. Oder? Nee, hallo? Der Kurier hat ein kaputtes Telefon. Mein lieber Scholli, hallo? Hallo? Hallo. Hallo, hallo. Positiv, ja. Negativ, null. Positiv. Echt? Jo. Mann, ihr seid ja alle gut drauf. Ja, Captain Kirk, so sieht das aus. Genau. Hey, ah. Nee, ich verwechsel dich immer. Mr. Snoid, oder? Doch. Ja, natürlich. Ja, ja, so natürlich ist es ja nicht. Ja, doch. Ja? Ja, klar, ich höre doch ab und zu rein. Na, das ist doch schön. Mr. Snoid, noch eine Kurzbegründung, warum positiv? Weil es eigentlich gar keinen Grund dafür gibt. Darum denke ich, kann sich das nur für mich persönlich positiv entwickeln. Okay, ich danke dir für den Anruf. Später, ciao. Wir können ja vielleicht nachher noch mal ein bisschen ausführlicher reden. Jetzt erstmal schnelle Musik, dann kommt wieder Fritz Kurzinfo und dann geht's weiter hier mit, weiß ich jetzt auch nicht genau, aber auf jeden Fall, na, die Telefonnummer kann ich ja nochmal, oder? Die habt ihr ja noch. T-Rex! lege mein Leben in Knebelverträge. 10.000 Dispo ohne Umwege. Ich bin pleite, ich bin voll blank, ich bin Deutschland. Ich bin pleite, ich bin voll blank, ich bin Deutschland. Ein Schulz, ein Song. Das musikalische Statement von Olli Schulz. Immer mittwochs bei den Radiofritzen am Morgen um 8:15 und donnerstags bei den Radiofritzen am Nachmittag um 5:20. Und im Radio. Fritz. Vom RBB. Und zwar 22:36. Fritz. Info. Nachrichten. Mit Mario Bartsch. Mit einem 25 Milliarden Euro Programm will die Bundesregierung die Konjunktur in Deutschland wieder in Schwung bringen. Allein 4,3 Milliarden fließen in den Ausbau und die Erhaltung von Straßen sowie Schienen und Wasserwegen. Zur Entlastung von Familien sind Steuervergünstigungen und ein einkommensabhängiges Elterngeld vorgesehen. Der Atomstreit zwischen dem Westen und Iran eskaliert. Die internationale Atomenergiebehörde berichtete, die Iraner hätten nicht nur die Siegel an drei Atomanlagen entfernt, sie hätten auch mitgeteilt, dass sie die Urananreicherungen in begrenztem Umfang wieder aufnehmen wollten. Die USA und die europäischen Verhandlungspartner Irans reagierten mit scharfer Kritik. Washington kündigte an, den UN-Sicherheitsrat einzuschalten. Die Medienaufsichtskommission KEK hat dem Springer Verlag die Übernahme der TV-Sendergruppe Pro7Sat1 untersagt. Das teilte das Kontrollgremium in Potsdam mit. Das Geschäft würde zu viel Meinungsmacht in einer Hand vereinen. Zum Sport. Die Basketballer von Alba Berlin haben, wie in der vergangenen Saison, das Achtelfinale im Julep Cup verpasst. Sie unterlagen dem belgischen Meister Euphonie Basket Bre mit 82:74. In der deutschen Eishockeyliga haben die Eisbären Berlin ihr Spiel bei den Kassel Huskies 5:3 gewonnen. Wetter. Heute Nacht gibt's Wolken, aber keinen Regen und oder Schnee. Bei Tiefstwerten zwischen -3 und -8 Grad. Es kann glatt werden auf den Straßen. Morgen wird's erstmal wieder sonnig und trocken. Erst am Abend gibt's dann stellenweise Regen bei Werten zwischen -1 und +3 Grad. Verkehr. Mit keinen aktuellen Meldungen eine gute Fahrt. Und wenn im Radio 100,1, dann Fritz in Eberswalde. Blue Moon. Do you know that beast? Kiana! Who discovered? Integral calculus. Oui, dis-moi, connais-tu l'animal qui inventa le calcul intégral? Est-ce Leibniz ou bien Newton ou bien est-ce que c'est moi qui déconne? Voudrais-tu, mon amour, intégrer des équations nuit et jour? Sais-tu que quand on fait des épures, tout ce qu'on attrape c'est les courbatures? Moi j'en ai eu quand j'étais tout gamin, en trayant des vaches pour la Saint-Valentin. Y'en avait une qui avait une bonne tête, elle était mignonne, on l'appelait Chipette. Oh tell me, dis-moi, do you know that beast? Connais-tu le général? Who discovered? Qui inventa? Integral calculus. Le calcul intégral. Le général Cambron, je crois que ce qu'il a trouvé, c'est pas tout à fait ça. Pénélope, quand tu lisais partie, tout ce qu'elle savait, c'est faire tapisserie, la pauvre. L'homme des neiges, c'est pareil, il a dû fondre au soleil. S Astérix, soit plus Mégalix, pendant que vous y êtes, pourquoi pas Évarix. Évarix, le couloir. Non, c'est pas moi, c'est ma sœur qui a cassé le calculateur. Quand je t'ai vu sur ton balcon, tu m'as dit, intègre et ne fais balcon. Mais dis-moi, tell me, connais-tu l'animal? Do you know that beast? Qui inventa? Who discovered? Les campagnes électorales. Integral calculus. Sais-tu quels furent les premiers porte-clés? Ben tout simplement, les bourgeois de Calais. Ce que je pense en toi, mais de Jacques Dutronc. Ça commence par C, ça finit par on. 700 millions de yéyés à travers le monde entier. Ça ne fait jamais tout bien compter qu'un 1 400 000 000 de pieds. Yé, yé, yé, yé, yé, yé, yé, yé, yé, yé, yé, yé, yé. Donc il vaut mieux mettre un point final, sinon ça pourrait finir encore plus mal. Oh yeah! Evarist war das. Schon toll so, oder? Wild and Woolly Voices. Ich finde ja grundsätzlich verstellte Stimmenmusik total bewahrens, beschützens, liebens und spielenswert. Das war eben Evarist, der ganz offensichtlich mit dem uralten Trick, seine Stimme zu verstellen, an der Stelle gearbeitet hat. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Erstaunlich, meine Blitzumfrage, wie, was ihr vom nächsten Jahr erwartet, ist so eindeutig ausgegangen. 9 Leute denken wird gut, 3 denken wird schlecht, 1 denkt so wie immer. Erstaunlich. Dieser Optimismus, der ist doch unrepräsentativ. Deutschland liegt doch im Gemütskoma, liest man und hört man überall. Aber die jungen Menschen, erfahrungslos, orientierungslos, unbeschwert, sind offensichtlich optimistisch. Mich würde jetzt interessieren, für die verbleibende Sendung, und wir haben noch 2¼ Stunden, und das wird nicht leicht, da muss jeder mit anpacken, würde mich interessieren, was war denn, und das wird ja wahrscheinlich dann irgendwie auch der Maßstab gewesen sein, euer allerbestes Jahr. Das wäre natürlich auch ganz schön, ihr müsstet dann einfach eine Jahreszahl nennen und begründen, warum dieses Jahr so rundum toll war, dass man einfach nur sagen kann, das war überhaupt das beste Jahr. Gibt's sowas? Gibt's ein bestes Jahr? Könnt ihr euch auf ein bestes Jahr einigen? Gibt's einen Mittelwert? Das alles sind Fragen, die hier unter dieser Telefonnummer erörtert werden können. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Braucht ihr noch mal eine Sekunde zu überlegen? Ich würde gerne von euch wissen, ich weiß auch selber ja nicht, ob man sich das so festlegen kann, was das interessanteste, beste, wildeste, aufregendste Jahr in eurem Leben war. Da müsst ihr wahrscheinlich ein bisschen überlegen. Ich weiß, es ist nicht unbedingt die Stärke des Fritz-Hörers, dass er sagt, ach ja, Mensch, da überleg doch mal. Sondern, nee, da wird immer erst angerufen, aber ich bin ja optimistisch. Ah, hallo? Hallo? Ja, also langsam reicht ja, wa? Mensch! Jetzt geht es so wieder los. Das ist ja jetzt schon fast eine halbe Stunde so, oder? Das hast du vorhin schon gesagt. Da hast du ja vorhin schon in deiner Peer Group ein Kichern geerntet, ein Unreifet. Hallo? Der gewünschte Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Damit bitte kann ich. Versuchen Sie es später noch einmal. Ja, liebe junge Frau, ich werde es nicht nochmal versuchen. Ich kann damit. Temporarily unavailable. I didn't dial any number. Ja, meine Mutter. Das war doch nicht deine Mutter. Schick mal ihn an. Der hat die Auskunft. Das ist auch nicht schlecht. Meine Mutti ist bei der... Hallo? Ja, hallo? Ja, wer ist denn da? Ja, spricht der Zwillingsbruder von dieser Tafel. Der liegt jetzt in der Ecke und weint. Wer liegt in der Ecke und weint? Der Zwillingsbruder oder Dieter? Dieter. Warum? Ja, du hast ihn vorhin einfach rausgeschmissen und da war er ganz traurig. Echt? Aber ich kann ja mal gespannt, fahren. Was jetzt passiert. Rausgeschmissen! Oh weia, ist das gemein, oder? Oh nee. Mann, da muss er extra nochmal anrufen nachher. Musst du nachher nochmal anrufen? Weil das war jetzt ein Experiment, du hast mich praktisch provoziert, aber das interessiert einen von jungen Naturforscher, wie ich bin, natürlich. Was passiert, ob das wiederholbar ist? Jener rausgeflogen, ist er traurig? Hallo? Ja, Kutti, Markus hier. Mensch, Markus! So, du hast die Frage verstanden, die ich heute an die gesammelte Zuhörerschaft gestellt habe. Jo. Welches? Aber ich weiß ja nicht, ob man das so beantworten kann. Aber du kannst es offensichtlich, Markus. Ich werde es versuchen. Du kannst jetzt eine Jahreszahl angeben und sagen, das war das schönste Jahr deines Lebens oder das wildeste, das aufregendste, das interessanteste oder so? Jo, da fang ich mal an, wa? Und zwar, das wird 2006 werden. Naja, nee. Ja, das war jetzt schon klar, dass alle so irre optimistisch sind. Mich würde jetzt nach hinten interessieren, welches dein tollstes Jahr war. Wie alt bist denn du? 18. 18. So, da hat man noch nicht so einen Erfahrungsschatz, dass man die Auswahl aus mehreren Jahren hätte, oder? Bei dir beschränkt sich das ja im Grunde auf 3, 4 wahrscheinlich. Ja. Oder? Da sagen wir so, die ersten 10, 12 zählen ja nicht. Auch nicht wirklich. Genau. Oh, das findet jetzt die ersten 10, 12-Jährigen hier hören. Eieiei. Da habe ich ja wahrscheinlich wieder was angerichtet. Das ist wieder Stress, oder? Ja. Warum denkst du denn, dass es 2006 so toll wird? Ganz einfach. Das hat mehrere Gründe. Und zwar, übermorgen tun wir dich mal besuchen. Wo denn? Ach, beim Videoschnipsel. Jo. Genau, übermorgen sind ja wieder Videoschnipsel. Was ist denn heute, morgen, übermorgen? Jo. Ja, das wird ein Abend, der dezidiert guten Laune soll das werden. Das ist doch toll. Richtig, ein bunter Strauß herzerfrischender Videoschnipsel ist da zusammengeschnürt worden von mir. Freut mich. Der deutscher Neuer, der neue NDO, der neue deutsche Optimismus wird da quasi aus der Taufe gehoben. Das ist doch toll, oder? Ja, natürlich. Der Geist von Genshagen soll da beschworen werden. Weißt du, was der Geist von Genshagen ist? Weißt du, was Genshagen ist? Warum ich Genshagen sage? Nicht wirklich. Weißt du nicht? Nö. Mann, weil sich da unsere Regierungsmannschaft getroffen hat und so, ich hab's in den Nachrichten gesehen, und so eine gute Laune versprüht hat und so eine Einigkeit demonstriert hat und ein so schönes 25 Milliarden Investitionspaket aufgelegt hat, dass ich dachte, das bedarf auch meiner Unterstützung. Da muss jeder mitziehen jetzt. In Deutschland. Du auch. So sieht das aus. Genau, so sieht das aus. So, warum sollte das jetzt für dich so toll werden im Jahr 2006? Ja, zumal du mir jetzt auch gleich irre danken wirst für dein tolles Weihnachtsgeschenk. Danke, danke. Was denn für ein Weihnachtsgeschenk? Peter Wawaczynek. Was habe ich denn da gekriegt? Das ist auch ein kalter Falter oder so ähnlich. Was hast du? Also, guckst du dir dein Post überhaupt mal nach? Ach so, nee, habe ich noch nicht nachgeguckt. Mensch. Naja, siehst du, also sag mal, das ist doch aber, die Jugend heute kennt ja überhaupt keine Scham mehr. Nö. Ja, aber jetzt hier Dank einfordern. Naja, von dir kommt ja nichts. Ja, na, aber da kommt erst recht nichts. Da werde ich aber bockig, da stelle ich mich auf die Hinterbeine. Da spiele ich Trotzköpfchen. Das kannst du wissen. Da kannst du nicht mit dem Dank rechnen. So, jetzt sag doch mal, warum 2006 so toll werden soll, aus deiner Sicht. Na, weil ich mal eins optimistisch sage, dass ich meine Ausbildung kriegen werde. Ja, das heißt doch noch ja nichts. Und, worauf willst du denn ausgebildet werden? Vielleicht auf Klavierstimme, haben wir ja vorhin gehört. Ja, nicht ganz. Was denn? Tonassistent? Was denn dann? Ja. Kfz-Mechaniker, Friseuse? Nö. Na, was denn dann? Willst du die englische, die kurze oder die lange Variante? Die kurze war. Die kurze, aber nicht auf Englisch. Gut, Manager. Was ein Manager? Was heißt ein Manager? Ein Ausbildungsintegriertes des Studiums, ein Bachelor of Business Administration. Nen was? Genau. Ja, kannst du nicht anständig ausdrücken. Du meinst kaufmännische Fachkraft? Eher weniger. Könnte man auch so sagen, oder? Eher weniger, aber... Wieso, was würdest du, nehmen wir mal an, du hast die Ausbildung. Was würdest du dann so durchschnittlich danach machen? Stellvertretender Sparkassenleiter? Na, ich bin schon ein bisschen größer orientiert von Unternehmensform her. Ja, bist du orientiert, aber Orientierung ist ja ehrlich. Ich bin ja finanziell auch immer ein bisschen größer orientiert. Das stellt sich da nicht ein, ne? Die Orientierung hilft einem da nicht weiter. Na ja. Sag doch mal so statistisch, wenn so würfelmäßig, was würden dann aus dir werden? Ein Projektleiter. Für so eine Klitsche mit 3 Angestellten. Na, sagen wir mal. 4 Angestellte. Aha. Und da werden halt neue Werbestrategien für das Unternehmen entworfen, Verbesserungsvorschläge. Na, Werbung hilft doch nicht. Wenn die Leute kein Geld haben, hilft der Werbung nicht. Man kann es aber anregen. Wie anregen? Na klar kannst du mal anregen, aber ich werde da kein Geld dafür ausgeben, nur weil ich ein bisschen angeregt bin. Och, na, das werden wir doch sehen, ne? Ja, na, das werden wir sehen. Na, was würdest du mir denn jetzt verkaufen wollen, idealtypischerweise? Na, für dein riesen Konto, was schon völlig überfüllt ist, ein neues Konto? Ja, natürlich. Dass das alte nicht platzt wegen dem vielen Geld, oder was? Wie das auch ist. Das ist ja clever. Ja, aber da. Aber was soll ich denn mit einem neuen Konto? Dein Geld darauf anlegen? Dann kriegt er das alte schon nicht voll. Na echt. Das steht mir bestenfalls bis zum Knöcheln, das Geldwasser. Und man weiß doch, richtig Spaß macht's erst, wenn's so Oberkante Unterlippe erreicht hat. Nee. Mir verkaufst du kein neues Konto. Was war denn jetzt rückwärts betrachtet dein schönstes, tollstes Jahr? Siehst du, keine Gedanken gemacht, habe ich gewusst. Jahr. Aber hier mit Bachelor rumprallen. 2005 das hilft nicht. Bachelor, da muss man sich trotzdem Gedanken machen. Mann, Markus, ich bin ja echt ein bisschen enttäuscht und sehe echt schwarz für deine Karriere. Ja. Echt. Ja, bloß auf. Schwarz. Richtig schwarz, so dunkelschwarz? Echt schwarz. Das ist auch schlecht, ne? Echt schwarz. Genau, das ist ganz schlecht. Hm. Ich danke dir für deinen Anruf. Dafür kriegst du jetzt zur Belohnung und zum Trost Gerardo Manuel and El Humo. Ich wollte dir aber noch eins sagen. Nee, will ich aber ja nicht wissen. Ich weiß, wie alt du bist. Ja und? Weiß ich ja auch. Ja. Naja, siehst du, ist doch keine Kunst. machen wir mal Schluss. Danke, tschüss. So, jetzt gewissermaßen peruanische Frührockmusik. Präkolumbische peruanische Frührockmusik. Gerardo Manuel und El Humo mit einer coolen Coverversion von, ja, so cool nicht, naja doch, dann wieder cool, von einem tendenziell eher nicht so coolen, aber doch irgendwie immer ins charming, charmanten, schönen Song. Raindrops keeps falling on my head, gesungen von einer peruanischen 60s Pop Band, Gerardo Manuel und El Humo. Raindrops keep falling on my head, just like a guy who's been the youth before his bed. Nothing's in this bed, 'cause raindrops keep falling on my head, they keep falling. So I just keep missing talking to the sun, and I say it didn't lie the way he got me stuck. See that in the jug, 'cause raindrops keep falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they said you leave me won't be free, it won't be long. You hurt me, yes, that's all you treat me. Soon be turning red, nothing much for me. Told I'll never gonna stop the rain like complaining, because I'm free, nothing's worrying. Sobre mí, lágrimas nunca habrán de venir, porque nunca lloraré, solo es lluvia que cae sobre mí, solo es lluvia. A ti me siento libre como el sol, y aunque sufra no podré llorar, porque no quiero saber. Solo la lluvia me seguirá cayendo, pues es así, soy tan libre así. Bisschen das spezifisch peruanische fehlt einem ja dann doch irgendwie, oder? Aber ganz schick, die haben auch eine wunderbare Coverversion von einem Hendrix-Song drauf, den hören wir nachher vielleicht noch, weiß ich jetzt nicht so genau. Wir müssen jetzt erstmal weitermachen, nämlich mit meiner Frage an euch. Welches war denn das Beste? das schönste, das interessanteste, das wildeste, das reichste, das lebhafteste Jahr eures Lebens. Und zwar würde ich gerne wirklich eine Jahreszahl hören. Um gewissermaßen am Ende der Sendung vielleicht wieder ein bestimmtes Maß an Repräsentativität erreicht zu haben, dass man dann sagen kann, ja, eins der schönsten, offensichtlich die schönsten Jahre für die Fritzhörer gruppierten sich so um 96, 97 herum oder meinetwegen 1945, als der Krieg aus war oder irgendwas, wird wahrscheinlich so nicht eintreten, weil jetzt zu wenig Leute zuhören bzw. anrufen, die darauf sich noch beziehen könnten. Aber so ähnlich würde ich mir das dann im Grunde doch schon vorstellen. Hallo, wer bist denn du? Ja, immer weiter. Hallo? Hallo, schönen Abend. Wer bist denn du? Ich bin Fabian. Fabian? Genau. Fabian, toll. Tag, Fabian. Von wo aus rufst du an, Fabian? Ich rufe aus Potsdam an, ja. Aus Potsdam? Richtig. Mensch, da bist du ja direkt ein Einheimischer. Ich bin direkt hier, ja, das ist quasi, doch schön. Kann hier quasi ins Fenster gucken. Echt? Nein, nicht ganz, aber ach so, ich kann mir vorstellen, wo du jetzt gerade bist. Hätte so ich gewunken. Wie alt bist du denn, Fabian? Ich bin 17, jetzt wirst du mir sagen, der Junge 17. Ist so jung. Da bist du ja praktisch 16. Nee. Naja, wer 17 ist, ist aber quasi noch 16. Vielleicht praktisch aber auch schon fast 18, das ist schwierig zu sagen. Naja, aber auch mit 18 ist man praktisch noch 16. Sag mal, denn reicht ja dein Einschätzungsvermögen, was jetzt die deine schönste Lebenszeit betrifft, vielleicht so im Grunde 5-6 Jahre zurück. Ja, das stimmt. Das heißt, das wird sich bei dir irgendwo zwischen 99 und 2005 abspielen. Ja, das stimmt, aber das ist schwierig bei jungen Leuten so zu sagen, was das beste Jahr ist, weil ich glaube, umso älter man wird, umso mehr setzt so eine gewisse Monotonie ein im Leben. Ach so, und bei dir ist noch klar. Soll das jetzt hier eine feine, fiese Anspielung? Nee, das war keine Anspielung. Ich sagte, ich stelle mir nur so vor, wenn man dann seine Arbeit hat, dann passiert immer weniger. So stelle ich mir das vor, wenn man alt wird. Und wir sind ja jung und unsere Generation ist nicht gekennzeichnet von irgendwelchen historischen großen Ereignissen, die unser Leben jetzt entschieden verändert haben. Mensch, mein lieber Scholli, ein Philosoph! Nein, ich bin kein Philosoph, ich sage ja nur so, wie ich das sehe. Die Mauer ist gefallen, aber da war ich 2 Jahre alt, da war ich ein Jahr alt, da habe ich nicht viel mitgekriegt. Ja. Und genau. Deswegen jedes Jahr, in so jungen Jahren, passiert da jedes Jahr immer noch was, wo man sagt, das war besonders gut oder so. Weißt du, was ich meine? Ja, weiß ich, aber du könntest jetzt nicht so ein Jahr sagen, wo du sagst, das war aber echt doch dann total spitze, da ist jede Menge neue Sachen passiert. Ja, das ist schwierig, weil ja in meinem Alter jedes Jahr noch was richtig Neues und Judith passiert und in Zukunft wird auch noch viel Neues passieren. Ich bin ja mittendrin im Abi und dann Ausbildung und wer weiß, was noch so kommt. Stimmt, aber ja, dann kommt ja noch ein nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass dieses Jahr schon mal gut anfängt. Wieso denn? Sind dann gerade 10 Tage rum. Ich bin jetzt ein bisschen eingeschränkt. Also ich habe mich verletzt vor einiger Zeit. Bin deswegen nicht so bist drauf. Bist du auch so ein Extremsportler? Beim Snowboarden oder sowas? Nee, beim Fußball hat mich verletzt. Ach so, naja gut, Fußball ist so eine typische Fußballerkrankheit. Was könnte das sein? Na, Meniskus. Klappt daneben. Na, wie heißt denn das? Unten am Fuß, wie heißt denn das? Nee, Knie war schon richtig. Knie war schon, na, was gibt's denn da noch am Knie außer Meniskus? Kniescheibenprellung? Na, unter der Kniescheibe. Na, ist ja auch nicht was so ist richtig. Was ist denn unter der Kniescheibe? Da sind Kreuzbänder. Kreuzbandriss. Ja. Habe ich überhaupt ja, ich wüsste ja nicht, wo Kreuzbänder sind. Aber ich weiß, dass man sie sich reißen kann und dass es insbesondere eine Lieblingskrankheit von Fußballern genau, ist. Genau, deswegen mein Hinweis auf. Aber mit 17 schon ein Kreuzbandriss? Ja, da. Mein Lieber, da ist er mit 25 Jahren Stock. Naja, nee, wir sind ja auch nicht mehr im Zeitalter der Schweinsmedizin. Wir haben ja schon gute Technik, das wird alles wieder hingebogen. Ja? Das wird alles wieder hingebogen. Du weißt, die alten Inkas konnten schon Schädel aufbohren und Zahnersatz herstellen. Naja, das war ja mehr recht als, wie sagt man, mehr schlecht als recht, keine Ahnung. Ja, warte, ein Loch im Kopf ist Loch im Kopf. Ja, aber heute kann man das, glaube ich, besser behandeln als noch vor 2 Millionen Jahren. Irgendwie, wann waren die Inkas gewesen? so weit nicht, würde ich mal sagen. Da haben sich die Köpfe nur eingebaut. Da reichen schon 600, 700, 800 Jahre. Nee, aber was ich sagen wollte, ich blicke jetzt trotz allem, was das halt ist, positiv ins neue Jahr. Ich bin sowieso ein sehr optimistischer Mensch. Mensch, Maja, wo kommt denn dieser Optimismus her? Ich weiß es nicht. Also ich meine, insgesamt fehlt er ja offensichtlich im Lande. Und ich fühle mich auch zu Optimismus eigentlich nicht verpflichtet. Nee, ich fühle mich dazu nicht verpflichtet, aber unsere Nation blickt ja zurzeit sehr optimistisch nach vorne, wenn ich mir unsere Kanzlerin anschaue. Politiker und unsere Kanzlerin und ihren Gatten angucke. Ja, und toll. Na, wobei der Gatte schaut ja nur gerade nicht so positiv, also optimistisch immer. Nee, aber aus. Wenn ich mir das alles angucke, da. Aber der ist eigentlich, der ist aber eigentlich ganz nett, finde ich, weil der immer nicht mitspielt, so wie er soll. Der, jetzt der Gatte von Merkel. Der Gatte von Merkel. Der sagt immer, ich bin Wissenschaftler. Ja, den das ist ja ganz gut. Quasi die First Lady in Deutschland. Ja, aber will er nicht sein. Ja, na, der steht ja sowieso nicht von der Öffentlichkeit. Ja, na, ist doch cool, ist doch angenehm. Aber darauf wollte ich auch nicht. Nicht so ein Ranwanzer, ja. Wollte ich gar nicht raus. Ich blicke also, wie er sagt, sehr positiv ins neue Jahr. Meine an. Unter anderem wegen unserer Nation, die zurzeit auch sehr positiv ins neue Jahr blickt, wegen unserer Regierung, aber auch, weil mich am nächsten Wochenende... Du findest unsere Regierung jetzt richtig dufte? Ich, also so, ob sie es nun spielen oder ob es wirklich so ist, ich finde, da hat man doch so ein gewisses positives... Und du würdest jetzt aber praktisch nicht auf eine Revolution hoffen zum Beispiel? Nee, da würde ich nicht drauf hoffen. Nö, Revolution sollen sie mal woanders machen. Ja, wir hatten doch erst Revolution vor 16 Jahren. Nee, wie lange ist das her? Ach so. 17 Jahre, da war doch war eine Revolution, ja. Zu viel Revolution ist ja nicht gut fürs Land. Meinst du? Ich glaube, bin ich fast von überzeugt, ja. Ach so. Aber ihr habt's ja bei uns ohne ich. Naja, haben doch nur die Franzosen, dass man die Bastille stürmt. Und brüllt Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, sowas. Naja, oder so russisch, Oktoberrevolution, Winterpalais, Stürm. Haben wir denn Stürm. Haben wir denn den Zwang dazu? Weiß ich nicht, ist doch aber trotzdem schön. Dazu? Ist doch aber schön, wenn man eine Revolution im Rücken hat. Ja, schon. Dann fühlt man sich so wie Gott in Frankreich praktisch, verstehst du? Wie Gott, ja, das war schön. Aber wie fühlt man sich jetzt wie Gott in der Uckermark oder was? Gott in Prenzlau? Ich weiß mein nicht. Lieber Scholli, der haut ja auch wieder rein. Gut, jedenfalls, jetzt kommt das Wochenende, steht das erste Highlight an in diesem Jahr. Welche denn? Oh, Fußball wieder? Nee, das ist ein Musik-Highlight. Nein, welche denn? Denn du sprichst ja hier auch mit einem Musiker. Nein! Ja, doch, wirklich. Also, ein fußballspielender Musiker. Das Fußballspielen ist eher am Rande. Und trotzdem. Wie kannst du denn so die ganzen Fußballhymnen? So, der Ball ist rund wie die Welt, oder? Nee, ich kenne hier, ich bin zwar auch Fußballfan, aber so eingefleischt, dass ich gar nicht... Wovon bist du Fan? Borussia Dortmund. Meinetwegen ist mir doch egal, muss ich dich entschuldigen. Ich bin schon seit 95 Fan, also schon ganz ein Weilchen. Mein lieber Scholli, echt, da warst du ja 7. Da war ich 7 und ich weiß nicht, woher das kommt, ich war dann Fan, fand die Mannschaft klasse und duckte und dann habe ich gesagt... Aber ich war neulich enttäuscht, weil ich nämlich genau, weil du Prenzlau gesagt hast, da habe ich auf dem Grabbeltisch quasi so BVB-Devotionalien gesehen. Wo? In Prenzlau. Ja, BVB-Socken zum Beispiel. Aber die gingen für 50 Cent weg. Dachte ich, dem Verein geht's nicht so gut. Nö, das ja sowieso. Genau. Will ja auch keiner mehr haben. Aber was ist denn die Hymne von dir? Kannst du die vielleicht mal ansingen? Die Hymne von was? Von Dortmund. Ich wüsste, haben die eine Hymne? Na, weiß ich doch auch nicht. Musst du doch wissen. Du bist doch Fan. Die haben hier diese You Never Walk Alone, was sie auch in England singen, in Liverpool und wo, das singen die wohl. Ach so, ist ja auch ein bisschen wahnsinnig, wa? Ich glaube schon, dass die ein Vereinslied haben, aber auch, kann ich dir jetzt nicht vorsingen. Wieso denn nicht? Na, ich kann aber das nicht. Aber die Farben weißt du wenigstens. Was, von meiner Mannschaft? Ja. Na klar. Na, welche denn? Das ist schwarz und dann ist er zum zweiten auch noch gelb. Ja, und hast du denn noch einen Schal? Einen BVB-Schal. Mittlerweile bin ich gar nicht mehr so fanatisch, aber als es anfing, ging es los mit Trikots und mit Schalen. Ja. Und meine Erziehungsmenschen hier, die haben schon völlig geguckt, weil ich jede Saison das aktuelle Trikot haben wollte. Und dann gab es Schals und Schuhe und Bälle und Poster und das ganze Zimmer voll Mützchen. Und hast du hier, und so Mützchen? Mützchen, und hast du auch so Schokoladenkleberalbum, wo man so die hinklebt? Ja, so die Spieler, die aktuellen Spieler eigentlich? Nee, sowas hatte ich nie und sowas werde ich jetzt nicht. Das ist doch cool. Mittlerweile bin ich aus dem Alter ja auch raus, wo ich irgendwelche Stickerheftchen von meinen Lieblingsspielern in den Schrank lege. Ja. Nee, aber. Hast du aber gehabt? Naja. Stickerheftchen von den Lieblingsspielern. Ich sag mal, die Klasse, das war 94, 95. Icke, ich hab in deinem Alter eine Lackbilder gesammelt. So mit Glitzer und so. Ja, und ich sage mal, vor 60 Jahren hat man sich aus einer Konserve... Was heißt denn vor 60 Jahren? Sag mal, bist du verrückt? Warte, ich meine nur, weil du sagst, zu deiner Zeit, die Gesellschaft... Ja, naja, du sagst dann zu vor 60 Jahren. Ja, ich Mann, was ich mir hier immer alles bieten lassen muss. Also dafür bin ich aber deutlich unterbezahlt. Aber wenn ich an meinen Großvater denke, der hat sich aus einer Konservendose... Dein Großvater, das ist ja auch wieder ein schöner Vergleich. Ach, das tut mir leid. Nee, aber was ich eigentlich hinaus wollte, ist doch nicht das Wochenende, das Musik-Event. Nee, weißt du, Donnerstag ist erstmal Videoschnipsel. Siehst du, das muss ich da auch noch ansagen. In der Volksbühne, Videoschnipsel. Volksbühne, ja. Ja. Das habe ich gerade eben schon mitgehört. Das soll ich nachher vielleicht mal wieder ein paar Karten verlosen. Ja. Kannst du ein schwieriges Wort, sag mal das schwierigste Wort, was du kennst. Aus welcher Richtung denn? Na, ja, das sagt doch irgendein, einfach ein Schönheit. Meinetwegen aus dem Bereich der Tiefseefische oder aus dem Philatelistenbereich oder Autosomale X chromatide Vererbungslehre Biologie. Nee, das ist jetzt blöde. Sag mal nochmal. Autosomale X chromatide Vererbungslehre. X Chroma was? Chromatide Vererbungslehre. Chromatid? Richtig. Was ist denn das? Biologie. Ja, Biologie, was ist denn das? Autosomal. Dann sag mal ein schwieriges Wort aus dem Fußballbereich. Aus dem Fußballbereich gibt es ja auch schwierige Worte. Abseits, wenn ich dir sage Abseits. Ach, Abseits, das ist doch ein einfaches Wort. Das kannst du mir nicht erklären. Natürlich, wer da hinter der Linie der letzten zwei feindlichen Spieler ist in Torrichtung, ist im Abseits. Und der darf aber nicht an, der darf da nicht angespielt werden, wenn er angespielt wird. Beim Abschluss des Balles. Und was hat dann passives Abseits? Das kann mir auch keiner erklären. Was ist ein passives Abseits? Übrigens, hier das Aktiva, wie gut erklärt, bin ich überrascht. Ja, siehst du, naja, denkst du, redest hier mit einem Blödmann? Nö, das denke ich nicht. Du hast mich ja gerade vom Gegenteil überzeugt. Jo, genau. Na, dann sagst du nochmal ein anderes schwieriges Wort. Weil als Wort muss es schwierig sein. Ja, das ist schwierig. Muss ich das denn erklären können? Nee. Dann fällt mir doch da. Aber darf nicht ausgedacht sein. Ich denke gerade so im Bereich der Physik, ob mir da irgendwas einfällt. Aber es ist schwierig. Aber ich, das ist wirklich schwierig. Hm. Sag du doch mal ein Wort, damit ich, vielleicht regt mich das ein bisschen an. Ontogenese. Und? Ja, das ist doch, jetzt sind wir ja wieder in der Biologie. Jetzt sind wir wieder in der Biologie. Ontogenese. Dann sage ich eben mein Lieblingsmathematikwort Infinitesimalrechnung, mit dem überhaupt keiner was anfangen kann. Nee, vielleicht finden wir aus dem juristischen Bereich noch ein schwieriges Wort. Dann höhere Mathematik. Ja. Wie kommst du jetzt auf Ontogenese? Na, wieso soll ich nicht auf Ontogenese kommen? Da hast du dir das grad auch, Naja, ist mir nicht ausgedacht, sondern eingefallen. Ja. Ich könnte auch Expropriation der Expropriateure sagen. Das ist ganz schon wieder, cleverer, aber dann das ist schon wieder aus einem ganz anderen Bereich, genau. Ja, wichtig auch ja nicht mehr mit anzufangen. Ja. Was sagen wir denn, dann sagt er mal ein schwieriges Wort. Boah. Ja, boah. Genau. Ha. Da sitzt man, du bist 17. Naja, du hast da so viel vor dir und nichts hinter dir offensichtlich. Ich hab, also hinter mir... Lernst du Latein? Menge. Nee. Ich habe keine Latein, ich hatte die Chance dazu, aber ich habe mich dagegen verwehrt, weil ich den Sinn darin nicht gesehen habe. Mittlerweile bin ich aber der Meinung, dass ich es bereuen sollte und auch bereue, ja, weil Latein ist wirklich eine anständige Sprache. Genau. Ich wollte ja nochmal wegen nächstes Wochenende, dieses Musikevent. Du magst ja. Naja, aber wenn wir hier Werbung, muss doch Videoschnipsel jetzt bewerben. Muss ich doch aber vor allem ein schwieriges Wort finden. Schwieriges, ja. Ja. Ich bin auch immer noch am Überlegen, ganz ehrlich. Naja, das ist schön. Aber ich dachte, das passt vielleicht auch so ein bisschen in deine Sendung, weil du ja auch viel Musik spielst und ja, wie ich denke auch. Ja, na, jetzt will ich aber erstmal ein schönes Wort hören. Ein schwieriges. Gut. Was denken wir uns da aus? Ein schwieriges Wort. Ja. Nukleusspaltung. Spaltung ist so doof. Das ist wieder zu leicht. Ja, Spaltung ist wieder zu leicht. Desoxyribose. Ah. Aber du merkst schon, ich tendiere ein bisschen in die Biologie jetzt. Ja. Du hast ja wahrscheinlich gerade die eine oder andere Prüfung vor dir oder hinter dir. Richtig, vor mir, ja. Am Donnerstag. Ja. Ach, dann sagen wir mal einfach, weil alles hier sowieso so misstönend die Sendung heute ist, Kakophonie. Kakophonie? Ja, Kakophonie. Nicht Kakophonie, wie jetzt hier bei schlichten Gemütern wahrscheinlich. Kakophonie. Kako. Nicht Kaka. Kakophonie. Kakophonie. Kannst du dir das merken? Kakophonie kann ich mir definitiv merken. ab definitiv ab 0 Uhr, wer dann beim Kollegen Mario Bartsch Kakophonie sagt, der hätte unter Umständen eine Freikarte für den Videoschnipselvortrag gewonnen. Am Donnerstag. Ich hätte ja auch sicherlich 21 Uhr in der Volksbühne. Ich hätte ja sicherlich auch die Gelegenheit, da nochmal dann nach 0 Uhr... Du kannst dann auch anrufen. Punkt 0 Uhr. Auf Mario die Sekunde. Mario Bartsch, ja. Ja, ist der Kollege, der draußen sitzt. Nicht zu verwechseln mit Mario Barth. Da habe ich jetzt zum spitze Ohren gekriegt. Wer ist Mario Barth? Dieser Stand-Up-Comedian. Persönlich finde ich den ja sehr gut. Ja, ich finde Mario Bartsch sehr gut. Ich weiß jetzt auch nicht, ob er ein Stand-Up-Comedian ist. Der ist aber echt Stand-Up-Nachrichten-Reader. Reader. Ja. Der Nachrichten-Reader. Der The News... Reader. Der Anchorman. Anchorman heißt er. Anchorman. Ja. Larry Anchorman. Ja, das ist praktisch der faltenfreie Uli Wickert hier von hier. Oder die Anne Will des Rundfunks. Genau, der Anne Will. Der Anne Will. Der Anne Will. Genau. Ja, Wieso? Du stehst stärker auf Anne Will als auf Wickert, nee, war, oder? Ich finde Anne Will. Die merkt keiner mehr so niedlich. Früher fanden sie den Wickert alle so süß. Ja, der Wickert ist mir zu konservativ. Ich finde die Anne zu Will. Konservativ. Ja, doch wirklich. Ich finde die Anne Will. Das liegt daran, dass du noch keine Freundin hast. Darum findest du, darum willst du die Anne Will. Nee, da liegst du falsch. Das tut mir leid. Was heißt, da liege ich falsch? Na, was mit Freundin angeht. Hast du eine Freundin? Nee, ich habe eine Freundin. Und die sieht ein bisschen aus wie lange Anne Will? Eigentlich, so etwas ein bisschen unterkühlt und lange Haare? Eigentlich wollte ich das gar nicht sagen, weil das weiß niemand. Und kann nee, aber sie weiß es doch hoffentlich. Sie weiß es wahrscheinlich auch nicht, oder? Sie weiß es. Bist du sicher? Ja, sie weiß es, aber. Ja, der bin ich ja ein bisschen beruhigt. Ja, ja, gut. Ich finde diesen vorpubertären Quatsch, den man um Freundinnen hackt, finde ich alles ein bisschen blöd. Finde ich auch. Aber ich sag dir, das geht vorpubertär so, das geht innerpubertät so und postpubertär ist genau derselbe Quatsch. Also du wirst dich dem nicht entziehen können. Ja, es gibt eine Menge Sachen, die wiederholen sich und die werden langweilig und die nerven, aber. Ditte knallt immer wieder rein. Liebe haut dich vom Sockel. Leidenschaft ist was Leidenschaft. Nee, Eifersucht ist eine Leidenschaft. Die mit Eifersucht was Leidenschaft. Oh. So heißt es. Nein, das gibt's ja, ja nicht. Das also, merkt ihr mal, mein lieber Freund. Ich merke. Hast ich du merke, wieder heute gelernt? Schreib ich mit. Ich kann von dir noch viel lernen. Naja, logisch. Kakophonie. Das habe ich mir gemerkt. Naja, merkt ihr, Ditte. Das brauchst du nachher um 0 Uhr, wenn du hier an eine Karte kommen willst. Schreibe ich mir nicht mal auf. Fabian, du wolltest jetzt hier mal so Musik eignen. Wir verfummeln uns hier völlig. Tut mir leid, ich gehe jetzt noch mal kurz zurück hier zur Musik. Nicht. 2006. David, ist denn der halbautomatische Anrufbeantworter geschalten? Der ist geschalten, ja, da siehst du, da muss ich doch die Nummer durchsagen. Sonst ruft er da wieder keiner an und keiner weiß, dass er geschalten ist. 97. Und alle nerven mich hier. Wenn halbautomatischer genau. Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 731 ach so. 39 32. Siehst du genau, 731 39 32, das ist nämlich eine verdammt komplizierte Nummer. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, jetzt hier nur mitschreiben. Dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. Hast du da eben so einen Krach gemacht? Nee, das tut mir leid. Das kann sein, dass das Telefon hier verrutscht ist. Boah. Ich wollte doch. Ja, du wolltest doch so ein Musikereignis erzählen. Ja. Na, du sag doch mal. Also, ich spiele Saxophon. Nein! Doch. Ist das uncool? Ich spiele weder. Damit ging ja früher jede Werbung in den 80ern nee, immer los. Nee, das stimmt doch nicht. Natürlich! Immer Saxophon, so bläuliches Licht, vielleicht ein bisschen Bodennebel und so ein künstlich verrenkter Saxophonspieler. Und eine Brille auf. Boah, ja. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Das, mein lieber Scholli. Das Image hat sich geändert. Aber gibt ja eh eine tolle Punkband, die haben mit Saxophon gespielt. X-Ray Specs, die sind echt so scheiße cool. Die sind echt die tollste. Ein Saxophon dabei und eine coole Sängerin. Ja, ich habe eine Punkband habe ich begonnen. Mit Saxophon. Richtig, aber wir haben jetzt den Musikstil mittlerweile geändert. Nein, hör dir mal X-Ray Specs an, dann landest du wieder beim Punk. Hast du die denn da? Nee, halt glaube ich nicht da. Also, doch, habe ich vielleicht. Nee. Doch, nee. Naja. Scheiße. Warum denn nicht? Schreib mit dir mal auf, dann bringst du den nächsten Dienstag mal mit. Naja, ich gebe mir Mühe. Ich schaffe würde mich, jetzt, würde schaffe mich freuen. Jetzt nicht. Naja, ansonsten kannst du dich auch mal drum kümmern. Wo du bist irgendwie eine, wo na, im Plattenladen, die braucht man unter X. Na, wo finde ich denn deine E-Mail-Adresse? Dann schreibe ich dir noch mal eine Mail. Kuttner@kuttner.de. Gut. Also da findest du nicht, sondern die lautet Kuttner@kuttner.de. Gut, ich wollte ja noch mal was sagen. Genau. Ansonsten kannst du dich ja auch im Forum eintragen. Selbst vielleicht immer ein paar Auskenner, die sogar X-Ray Specs kennen und mich erinnern. Ja. Kuttner.de, Forum. Also jedenfalls, unsere Band hat sich weiterentwickelt. Nein! Hat sich weiterentwickelt. Nein! Und ihr spielt jetzt Samba. Ähnlich. Nein, nicht Samba, um aber... Um Gottes Willen, wer verrückt ist das mit schrecklich. S, mit S fängt es auch an. Mambo! Mambo? Ah, da fängt er nicht mit S an. Nee, fängt nicht mit S an, das stimmt. Stimmt. Hey, wir spielen jetzt Ska. Ska? Ska. Ja, wir machen Ska-Musik. Wir sind eine große Combo jetzt. Wir sind 10 Mann. Ach du Scheiße, das ist blöde. Und wir du musst zusehen, dass du eine kleine Band bist. So White Stripes-mäßig, 2 Leute reichen. Weil die Gage, weil die Gage wird nicht mehr, dadurch, dass man mehr ist. Stimmt ja, aber wie im Grunde musst du ja bei jedem Auftritt mit einer Ska-Band durch 10 teilen und bei einer cleveren, kleinen, mobilen Partisaneinheit nur durch 2. Verstehst du? Aber was sagst du denn, dass wir schon, dass wir vielleicht, ich denke mal so 25 oder 30 Auftritte haben und noch kein Pfennig Geld verdient haben? Na super! Super, das fördert doch total den Zusammenhalt. Ja, ja, natürlich. Geld macht das Geld macht irgendwie korrumpiert total, sei sich, froh. Da hat sich diese Band und unter anderem noch andere Bands... Wie heißt die denn, die Ska-Band? Die Ska-Band hat ein spannendes... Das ist eine sehr komplizierte Geschichte. Das ist die will ich gar nicht wissen, ich will den Namen wissen. La Fechur. Wie? La Fechur heißt die Band, La Fechur. Ja, das kann man sehr gut merken. Das ist schwierig zu merken. Schon die nächste Blödigkeit. Kann sich da keiner merken? Wir hatten... Na, rat ja mal, warum so großartige Künstler wie Roy Black sich Roy Black genannt haben. Ja, weil sie nicht Gerd Höllerich heißen wollten. Weil es uncool ist und sich keiner merken kann. Roy Black? Nee, jedenfalls, ich hatte ja so einen anderen Namen im Kopf, aber das stieß Was auf. Denn? Du musst immer so, dass man sofort wiedererkennt. Ja, Pampers! Nein, ich hatte die schlagende Idee, aber... Die Pampers, da weiß man sofort, was ihr meint. Ich hatte die schlagende Idee, aber die war ja den anderen zu kommerzig, dann haben wir sie... Was denn? Jetzt kommt's, aber... Sag doch mal! Star Wars. Nein, oder? Also wenn man sich den Namen nicht merken kann, dann weiß ich nicht. Ja. Milk Ska! Nee, was hast du? Ja, nee, Milky, nee, was? Ah, nee, jetzt bin ich ja völlig weg. Ja, nee, was denn? Oder Sinister. Was? Sinister von Sinister. Kennst du das nicht, das Kino? Nee. Am Potsdamer Platz? Ach so, Sinister. Ja. Ja. Aber das hat dann nicht mehr viel mit der Musik zu tun. Stimmt. Gut, wir Red Ska. Wir sind jedenfalls eine Potsdamer Ska-Band, die sich gegründet hat. Lass den Potsdamer weg! Ja, ich bin so stolz drauf. Sag Ska-Band, worauf? Wir sind eine Ska-Band. Ah. Ja, und nee, wir kommen aus so. Potsdam. Ja, genau Dann so. Dann habe ich Potsdam mal weggelassen und Potsdam trotzdem erwähnt. Ja, gut, die Band hat sich jetzt mit anderen Bands aus Potsdam gedacht. Nein! Doch. Ist ja ein Ding, erzähl mal. Wir haben uns gedacht. Ah, mich fetzt das ja weg vor Spannung. Überlegen wir uns doch mal, wie können wir die Bands vereinigen und wie können wir den Leuten zum Jahresanfang irgendwie ein fröhliches Ereignis setzen. Ja. Und dann haben wir uns gedacht, gut, organisieren wir ein Festival. Nein! Doch. An diesem Wochenende. Wird immer besser, oder? Ich wäre verrückt. Unglaublich. Und wo ist es denn, wann denn? Das ist am Freitag, den 13. Das ist jetzt, kommt der nächste Freitag. Der Nein! Och, spitze. Doch. Hey, aber ich glaube an so einen Hokuspokus nicht, in so einem Mann da ist. Okay, weiter. Ja. Wo denn? Das war im Potsdamer Waldschloss, da, wo ehemals auch die Fritzenelbe drin war. Ja. Im Waldschloss in der Starnsdorfer Straße. Und was kostet der Eintritt? Eintritt kostet 3 €. Nein! Wir mussten leider ein bisschen Geld einnehmen, weil die Miete ziemlich hoch ist. 3 € ist ja echt zu machen. Und der Dieter dann sollen die da mal alle hingehen. Wer spielt denn da nur alles? Da spielt... La Fuerza! La Fechur, genau. La Fechur, ach Gott. Die Ska-Band aus Potsdam, dann spielt dort auch Mindless, eine Rockband aus Potsdam. Nein! Eine Rockband aus... Fehlversuch spielt eine Punkband aus Potsdam. Nein! Dann spielt da eine... Wir haben ein sehr multikulturelles Programm. Wir haben zum Beispiel auch Rap dabei. 3 verschiedene Rap-Crews aus Potsdam, die ein großes Projekt zusammen machen. Boah, alles für 3 €. Also da muss man da hin. Wann geht's los? Zu guter Letzt. Auch noch Cut per Cut, eine Grindcore-Band. Nein! Gut, unglaublich. Also, wann geht's los? Es geht um 18 Uhr los. Und wie lange soll's gehen? So bis 24 Uhr circa. Ah, sollte man sich lieber was zu essen mitbringen, oder? Dauert ja länger. Naja, da ist ja auch ein kleiner Kaffee dran. Aber das wollte ich eigentlich nur erzählen, weil ich auch sage, das ist mein erster Lichtblick so im neuen Jahr, also im Jahr 2006. Ah ja. Und dass ich mich darauf freue und mir ja auch, wie jeder Mensch wahrscheinlich, von Zeit zu Zeit Ziele setze und so kleine Sachen, die man erreichen möchte. Was ist denn eigentlich die klassische Ska-Droge? Cannabis, würde ich sagen. Ja, echt? Nehme ich an, ja. Du bist also, jetzt, Chemie ist da, chemische Drogen kommen da wohl nicht so in. Don't bogart the joint, my friend. Pass it over to me. Ein bisschen Brösel in die Tüte und wir bauen eine Rakete. Naja, dann habe ich da ja gleich ein schönes französisches La Marihuana Song. Von welcher Band bitte? Das ist keine Band, das ist ein Typ. Wie ein heißt typ. Der? Jacques Hustin. Oh, da jetzt ging schon fast los. Genau, gleich jetzt los. Ich danke dir für deinen Anruf. Ich hab zu danken und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Okay, tschüss. Bis dann, tschüssi. Und hör schön hin, hier kommt jetzt der Marihuana-Song für die für alle Potsdamer Skateliten hier. Nein, sag mal, jetzt das war jetzt aber auch falsch hier. So, jetzt hier. Na, jetzt sieht's ja nicht mehr. Ach, so, jetzt aber, oder? Sag mal, jetzt speichert sich der CD-Player hier. Das darf man im Radio nicht sagen, weil das ein schlechtes Bild auf den Sender wirft. Aber kann ich jetzt auch nicht dafür. Eben ein schlechtes Bild auf mich wirft, scheiße ich lieber den Sender an. So. Jacques Hustin. Jacques. Ach Mensch, jetzt stänkert hier der blöde CD-Player. Ist das gemeine, oder? Ist das gemeine? Aber echt? Marie-Juana. Geht doch. Tu as laissé ta jeunesse au fond d'un commissariat. Tu as connu la tendresse dans les bras des flics de joie. Avec ta tête brûlée. Dans le même état. Wechseln wir mal hier. Hallo. So, jetzt letzter Versuch. Und ansonsten nehme ich mir hier einen Strick und dann bin ich ganz traurig und dann habe ich keine Lust mehr. Marie-Joanne, tu as laissé ta jeunesse au fond d'un commissariat. Tu as connu la tendresse dans les bras des flics de joie. Avec ta tête brûlée, ton cœur dans le même état, tu gaspilles tes journées dans les prisons de papa. Et pourtant, ton père ne fumait pas. La Marie-Ju, la Marie-Juana. Et pourtant, ton père ne fumait pas. La Marie-Ju, la Marie-Juana. Tu as laissé ta jeunesse dans une chambre d'hôtel, parti sans laisser d'adresse, bourgeois et romanichel. Tu as semé les tigresses, les madeleines de joie, qui t'ont mis le cœur en pièces dans les bordels de papa. Et pourtant, ton père ne fumait pas. La Marie-Ju, la Marie-Juana. Et pourtant, ton père ne fumait pas. La Marie-Ju, la Marie-Juana. Tu as laissé ta jeunesse dans un tripot de quartier où tu jouais les caresses de la femme du tenancier. Le patron à la roulette préféra le coup de la. Aujourd'hui, tu fais la sieste. Dans le caveau de papa. Et pourtant, ton père ne fumait pas. La Marie-Ju, la Marie-Juana. Et pourtant, ton père ne fumait pas. La Marie-Ju, la Marie-Juana. Et pourtant, ton père ne fumait pas. La Marie-Ju. Et pourtant, ton père ne fumait pas. La Marie-Ju, la Marie-Juana. So, wie ist jetzt Jacques Hustin, würde ich mal so hin improvisieren. Kinder, geht ja hier gleich weiter. Naja, aber wir machen erstmal jetzt schnell noch. Hallo, wer bist denn du? Ja, hey, Gunnar. So, jetzt sage doch mal an. Wir kommen, können es ja, wie alt bist denn du? 19 und ein Dreiviertel. Naja. Hast du denn so ein Lieblings-, so ein bestes Jahr? Ja, mein bestes Jahr hat gerade angefangen. Wieso bitte? Na, weil ich jetzt seit eben Jahr mal Gewissheit habe. Worüber? Na, ich habe, sagen wir mal so, Vaterschaft und so kennst du ja, wa? Ja, ist mir, wie heißt du eigentlich? Chris. Chris? Richtig. Richtig. Und jetzt hast du Gewissheit, dass du Vater bist oder dass du nicht Vater bist? Dass ich's nicht bin. Ach so, das ist die eigentliche Erleichterung. Na, aber richtig. Und woher weißt du das? Na, Testergebnisse. Ach so. Ja. Und was wäre gewesen, wenn du Vater gewesen wärst? Oh, das wäre teuer geworden. Ach so, aber wäre doch auch schön gewesen vielleicht. Nee, das glaube ich mal nicht. Wieso glaubst du das nicht? Naja, weil das ja nicht gewollt war. Das ist einfach unterjubelt, so ein Kuckucksei. Ah, ja, aber der ganz unschuldig bist du ja da wahrscheinlich nicht dran, oder? Und naja, der jubelt es gut. Also wenn einer jubelt, dann ist es doch immer eher der Mann. Naja, der jubelt aber nicht lange denn. Ja, jubelt nicht lange. Aber ich meine, von unterjubeln kann man ja eher bei der Frau sprechen. Ja, naja. Oder? Ist möglich, ja. Ja. Ha, siehste, so musst du es immer sehen. Ach, und deswegen wird jetzt das ganze Jahr gut? Naja, hat schon mal gut angefangen. Was soll schlechter noch kommen? Naja. Bis zum nächsten Test, würde ich mal sagen, oder? Nein, darauf komme ich, lass mich gar nicht ankommen. Bist du dir sicher? Na, aber richtig. Und das war jetzt, sagen wir mal, die größte Lebenssorge, die du bis jetzt hattest? Naja, die letzten anderthalb Jahre schon, ja. Und davor? Was waren vor den anderthalb Jahren? Ach, na, davor war ja nicht eigentlich weiter. Ach so, dann war es jetzt doch die größte Lebenssorge, die du überhaupt hattest. Ja, na, davor war es. Schule beendet, ne? Und ja. Ich hab mal sie durchgeboxt, ne? Und so sagen wir mal so, die ersten 12 Jahre blenden wir mal aus. Das 13. Jahr war auch so. Ja. Und das 14. war auch eher so. Ja, na, und Lehrerstänkern und alles. Und das 15. Lehrerstänkern immer noch so. Ja, na, und das 16. auch so, so. So, genau. Und das 17. auch so. Ja, dann ging's ja schon los mit Kopf machen wegen Arbeit und so. Ja. Und jetzt? Ja, und jetzt bin ich kurz vorm Ende. Womit? Von Lehre und so. Was denn für eine Lehre? Tischler. Tischler? Mhm. Ach, ist doch schick. Irgendwas mit Holz. Hast du da alle Finger dran eigentlich? Ja, noch ja. Ja, echt? Ja, weißt du, das geht schnell. Die Arbeit mit der Kreis. Gefehlt. Fehlt schon ein Stück? Ja, hat schon ein Stück gefehlt. Ist aber ja nachgewachsen, war so kleine Stücke. Ach so, naja, wenn's nachwächst, dann ist es kein Stück. Naja, besser ist so. Wenn denn bis da ist es nur eine kleine Wunde, die kann jedem passieren. Wenn's nicht nachwächst, dann wird's interessant, dann hat man was zu erzählen. Ja, das stimmt schon. Und dann will man den Kneiper erstmal, muss man den Kneiper erstmal begreiflich machen, dass man wirklich 5 Bier will, während nur 4 Finger in die Höhe ragen, oder? Richtig. Ja. Tischler, aber nicht Vater. Richtig. Und das stimmt dich glücklich. Das macht mich richtig glücklich, genau. Okay, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, ciao. Tschüss. So, Kinder, jetzt den Abend Fritz kurz und weiter. Hier erstmal eine schöne Musik. Uralte Lieblingsband, Lieblingsavantgarde. End-80er-Band, Fred Frist, Tom Cora und Sina Parkins, Skeleton Crew, die hier irgendetwas singen, was euch durchaus betrifft. Learn to talk, lerne zu sprechen. Learn to talk, your friends will be amazed. Try to think of something to say. Try to think of something to say. So Rätselhaftes Ende, was will uns jetzt sagen? Learn to talk, aber nicht zu schnell, weiß ich auch nicht. Das ist Jan-Jonas Wuttbarke. Hallo. Jan-Jonas Wuttbarke hat ein Problem. Ich habe ein Problem. Von rund 3 Millionen Tickets für die WM 2006 hat Jan-Jonas Wuttbarke noch kein einziges. Dabei hat Jan-Jonas alles versucht. Alles. Einzeltickets, Teamserien, Optionstickets, VIP-Logen. Nichts zu machen. Er hat sich nächtelang im Internet beworben und klammheimlich die Rücklagen seiner Omi in Optionstickets investiert. Und natürlich hat er es auch über die Sponsoren versucht. Na logisch. Trotzdem hat er noch immer weniger WM-Tickets als Bauchnäbel. Könnte die WM 2006 etwa ohne Jan-Jonas Wuttbarke stattfinden? Undenkbar. Doch leider möglich. Der Gedanke lässt ihn erschaudern, als es plötzlich in dieser Sekunde aus seinem Radio plönkt. WM-Tickets zu gewinnen auf Fritz ab 23. Januar. WM-Tickets zu gewinnen. Jetzt weiß Jan-Jonas Wuttbarke, es gibt noch Hoffnung. Und im Radio. Fritz vom RBB. Um 23.33 Uhr. Fritz Info. Nachrichten. Mit dem Anne Will vom Sender, Mario Bartsch. Mit einem 25 Milliarden Euro Programm will die Bundesregierung die Konjunktur in Deutschland wieder in Schwung bringen. Allein 4,3 Milliarden fließen in den Ausbau und die Erhaltung von Straßen sowie Schienen und Wasserwegen. Zur Entlastung von Familien sind Steuervergünstigungen und ein einkommensabhängiges Elterngeld vorgesehen. Der Atomstreit zwischen dem Westen und Iran eskaliert. Die internationale Atomenergiebehörde berichtete, die Iraner hätten nicht nur die Siegel an drei Atomanlagen entfernt, sie hätten auch mitgeteilt, dass sie die Urananreicherung in begrenztem Umfang wieder aufnehmen wollten. Die USA und die europäischen Verhandlungspartner Irans reagierten mit scharfer Kritik. Washington kündigte an, den UN-Sicherheitsrat einzuschalten. Die Medienaufsichtskommission KEK hat dem Springer Verlag die Übernahme der TV-Sendergruppe Pro7Sat1 untersagt. Das teilte das Kontrollgremium in Potsdam mit. Das Geschäft würde zu viel Meinungsmacht in einer Hand vereinen. Zum Sport. Die Basketballer von Alba Berlin haben wie in der vergangenen Saison das Achtelfinale im Julep Cup verpasst. Sie unterlagen dem belgischen Meister Euphonie Basket Bree mit 82 zu 74. In der deutschen Eishockeyliga haben die Eisbären Berlin ihr Spiel bei den Kassel Huskies mit 5 zu 3 gewonnen. Wetter. Heute Nacht gibt's Wolken, aber keinen Regen oder Schnee, bei Tiefstwerten zwischen minus 3 und minus 8 Grad. Es kann glatt werden auf den Straßen, also Vorsicht. Morgen wird's erstmal wieder sonnig und trocken, erst am Abend gibt's dann stellenweise Regen, bei Werten zwischen minus 1 und plus 3 Grad. Verkehr. Im Stadtgebiet Cottbus gibt es Verkehrsbehinderungen durch einen Wasserrohrbruch und eine dadurch teilweise vereiste Fahrbahn auf der Siloer Landstraße zwischen am Nordrand und dem Abzweig nach Burg. Sonst überall eine gute Fahrt. Und wenn im Radio 91,9, dann Fritz rund um Belzig. Ich habe ja vorhin schon gesagt, eigentlich müsste ich jetzt die ganze Zeit indische Musik spielen, aber einen großartigen Track habe ich die ganze Zeit nicht gemacht, aber einen habe ich noch, der unbedingt gespielt werden muss. Die Musik wieder von Bappi Lahiri, gesungen von Dev Anand, Mr. Prime Minister. Nee, falsch, hier. Auch falsch, wollten wir nachher hören. Hier kommt Mr. Prime Minister, die Musik von Bappi Lahiri. Mr. Prime Minister, Mr. Prime Minister, come here, come hither, brother and sister, and there, that miss and this mister, come one, come all, to know the how and see the who of this Mr. Prime Minister. Event of the time, bold and sinister, angel of a man, not a trickster, not a smooth operator, in a down. This Mr. Prime Minister, this Johnny of the Master, who forgot why lost like a dot in a lot, millions and billions in his London pavilions to buy him a spot so hot in his lot, as a glorious hitter, a sitter on the nation's glitter, this Sir Mr. Prime Minister. Mr. Prime Minister. Shorn of laces with faces glaring and staring as if of a tramp that bears the stamp of the best in a quest. Not a prankster, a funster, a gangster, a huckster, but a huge, huge, huge stir. This Mr. Prime Minister. A stitch on his shirt, hole in his trouser. A stitch on his shirt, hole in his trouser. As he staggers and swaggers and gathers all feathers, a cap on his head that gathers all weathers, here and there and there and there, with he and she and she and he, world over and over and over and over. As the media, wide-eyed, the guided, the guide, shiver and quiver and hover forever and ever and over this Mr. Prime Minister. Uh-huh. Mr. Prime Minister. Mr. Prime Minister. Mr. Prime Minister. Mr. Prime Minister. pocket full of peanuts and handful of thoughts as high as the Everest, all captured in shots. Picture of the country, rich and the pauper, doctor and butler, the scaler and seller, a wheeler, a dealer, a feeler, a stealer, the public a straggler, a struggler forever. Come one, come all. Hey, you, the runaway sucker, a cunning shafter, a wicked, wicked, wicked barrister. Stay and woo, a slick blockbuster. This Mr. Prime Minister. Oh, ho, ho, ho, he loves you, adores you, kisses his people, his flock in his stable, in a land of a fable, turning the table on a rot unstable. A system outmoded, eroded, hoarded, boarded on a train so loaded with ideas outdated. From Bachao, devastated, to now, a lauded, applauded timetable by an able, so noble. This, Mr. Prime Minister, come one, come all for a ball. The hunk, the doll, and you. Knock, a knock at his door with flowers galore. He's ready for a handshake, even for fun's sake. For sure, he'll score a roar of a spinner, a winner, a stunner. This, Mr. Prime Minister, Mr. Prime Minister, Mr. Prime Minister. Mr. Prime Minister, Mr. Prime Minister. For this is Mr. Prime Minister. Kinder, das ist echt ein scheiße cooler Song, oder? Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Kinder, bis jetzt meine Frage war, welches war das coolste Jahr eures Lebens? Und ich hätte ja ein paar Jahreszahlen gesammelt. Bis jetzt ist es mir noch nicht gelungen, sondern alle sagen, oh na, das nächste wird ganz schön. Vielleicht hat noch jemand eine Jahreszahl, die sein schönstes Lebensjahr beschreiben würde und könnte, der sollte unbedingt hier anrufen. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. Mr. Prime Minister. Genau, das ist die Telefonnummer. Wir haben ja jetzt dann noch, sagen wir mal, 17 Minuten Zeit, zu 16 Minuten Zeit zu telefonieren. Ab Punkt 0 Uhr kann man, und wenn man sich das Stichwort des Kakophonie noch entsinnen kann, hat man die Chance, eine Karte für den Videoschnipselvortrag am Donnerstag, jetzt Donnerstag, 12. ist es, oder was? 12. Donnerstag, 21 Uhr in der Volksbühne zu gewinnen. Einen Abend der, definitiven Abend der guten Laune, des Optimismus, einen Abend ganz im Sinne der großen Koalition, deren Bemühungen ich mich durchaus verpflichtet und verwandt fühle. Telefonnummer gesagt, ab 0 Uhr, wie gesagt, Videoschnipselkartenverlosung. Und jetzt reden wir aber ernsthaft miteinander weiter. Hallo, achso, ich muss vielleicht nochmal die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter durchgeben. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. So. Jo. Wer ist denn da jetzt? Der Dieter zum dritten und letzten Mal. Denn aller guten Dinge sind drei. Aller unguten Dinge sind drei. So, Dieter, hast du denn jetzt wenigstens... Du bist doch klassischer 16-Jähriger, oder? Ja. Genau. Kannst du denn jetzt die Jahreszahl sagen? Ja. Das Jahr 1956 wird es nicht sein, oder? Nee, glaube ich auch nicht. Ja. Das tendiert eher zum Jahr 2015, weil... Warum? Ja, weil ich da meinen allerersten Song geschrieben habe. Wie lautet, wie hieß denn der? War der wenigstens in Deutsch? Nein, der war in Englisch und Peace, Penis to Pee. Wie? Penis. Penis to Pee? Ja, in Deutsch übersetzt Penis to Pee, genau. Na, das scheint mir echt ein total spitzen Song zu sein. Kann ich dir mal vorstellen, ja? Kennst du den, Leben ist hart ohne Oberlippenbart? Nee. Den kennst du nicht? Nein. Ach, da muss ich den wieder mal mitbringen. Der muss doch auch wieder mal gespielt werden. Ja. Aber das Leben ist hart ohne Oberlippenbart. Das stimmt doch, oder? Ich meine, das ist jetzt relativ körperlich weit entfernt, aber geistig relativ nah dran am Penis-Toupee. Ja, vielleicht finden sich ja Gemeinsamkeiten. Schick mir den doch mal. Schicken? Können die jetzt vorstellen? Nee, schicken wir mal kuttner@kuttner.de. Ach, ja, und das wäre 10 Minuten. Nein, und wenn er mir gefällt, dann spiele ich ihn richtig im Radio. Das ist doch viel besser. Jetzt kannst du ja gleich im Radio. Nein! Ich kann dir hundertprozentig versichern, der wird dir gefallen. Na, dann schick mir an kuttner@kuttner.de. Ist doch nicht so schwer, ein MP3 draus zu machen. Das ist schon MP3. Naja, dann schick es mir. Oh, Mensch. kuttner@kuttner.de. Oh, Mendo, du fliegst gleich wieder raus. Nein. Doch. Nein. Ja, doch. Warte. Du fliegst sowieso gleich wieder raus, aber... Schick das mal. Ja, kann ich schicken. Genau, super. Und deswegen war 2005 so super toll. Ja. Wann hast du den denn ungefähr geschrieben? Ja, eher so zum Ende hin. Naja, aber das ist eine klare Antwort. Du hast wenigstens gesagt 2005 und eine anständige Begründung geliefert. Ja, und das finde ich total toll. Kannst du dir an der nächsten Sendung mal... Naja, schick ihn doch mal. Ja, dann ist kuttner@kuttner.de. Gut. Genau, super. Dann danke ich dir erstmal für deinen dritten Anruf inzwischen. Oh, furchtbar. Ah, grauenhaft. Ciao. Tschüssikowski, tschö mit Ö. Hallo? Hallo? Ah, hallo? Ja, guten Morgen. Moin, wer ist denn da? Adrian hier. Adrian, aber ja, mit D, oder? Mit D auf alle Fälle, mit weichem D. Ja, aber du hast es mit hartem T ausgesprochen. Ich habe es mit hartem T ausgesprochen. Ja, Adrian. Ja, vielleicht, weil du so ein Sachsen-Anhaltiner bist oder irgend so was? Sachse, richtig. Sachse, ja. Ja. Genau, das muss ich. Da ist ja echt immer G und K und T und D Verwechslung gegangen. Ja. Da wird man Kamm und Käbe. Kein Sprachkünstler als Sachse. Naja. So, obwohl ich die Sprache liebe. Naja, klar, denn aber auch volle Pulle Sechseln. Adrian. AK das kranke A. Ja, was? Das kranke A. Was ist das kranke A? Ja, das ist, das ist eine längere Geschichte. Nein, das ist, Klingt gut. Erzähl mal. Ja, ich kenne das Italienisch, ich kenne es nicht ganz genau Italienisch, ich bin kein Sprachkünstler. Paroli, Liberty, ich weiß es nicht. Also Worte in Freiheit zu Deutsch. Das ist an den Futurismus angelehnt. So ein bisschen an Futurismus angelehnt. Lieber Scholli. Nicht Musik. Den Kunsthistoriker. Kennst du das? Nicht Musik. Nicht Musik kenne ich dich nicht. Der Nichtmusiker ist am befähigsten, ich kann es nicht sprechen, ich bin Sachse. Ja. Zur Musik, weil er nicht drinsteckt, weil er von außen drauf schaut. Ja, ich bin auch kein Nichtmusiker. Ich bin ein Nichtmusiker. Ja, und deshalb, ich habe leider noch nichts gesehen von dir, aber es wird wahrscheinlich gut sein. Vielleicht, ich weiß es nicht. Gut gesagt, ich weiß jetzt nicht, was du meinst, aber es wird wohl stimmen. Ja, nein, also das ist alles nur Quatsch. Wir wollten auch schon immer mal als Nichtmusiker eine CD. Na, mach doch mal. Dir. Ja, wir machen es. Ich habe es ist allerdings nicht ganz Nicht-Musik, es ist ein Teil, 50% von uns ist ein richtiger Musiker, MC Phonograf aus Stuttgart, nie bekannt geworden, ja. Weil zu faul, aber naja, vielleicht schaffen wir es ja noch. Mir auch gänzlich unbekannt. Ja, nee. Ja, super, oder? Ist weil, spitze. Weil ja nur, er hat die praktisch das Beat beackert, Anfang der 80er, für die ganzen Hip-Hopper in Stuttgart. Aha. Und dann natürlich musste er praktisch dann den Tribut zollen. Oh, na, er hätte doch noch der Fanta fünfte Rad am Wagen sein können. Ja, so fühlt er sich auch. Und er war auch bei dem legendären großen Konzert da in den großen Katakomben in Stuttgart, dieses MTV, da war er. Aber richtig fett Geld hat er nicht verdient. Überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Ach, und nee. Ihr habt jetzt eine Platte zusammen gemacht? Nein, CD, nein, Musik nein, gemacht? Nein, auch wir haben ein Stück, ich habe immer zu ihm gesagt, da gibt's einen Menschen, einen ganz berühmten, also ich will jetzt nichts Falsches sagen, in Berlin. Ja, schick doch mal her. Ja, wir schicken es, das ist eine Coverversion von Fanny van Dunn. Na, dann schick doch mal, na, die muss doch aber jetzt recht gespielt werden. Du wirst es scheiße finden, aber... Na, du schick doch mal, dann scheiße finden kann ich es doch immer noch, aber erst hinterher. Ja, wir schicken es. Jetzt sei nicht so depressiv. Ja. Aber ich wollte eigentlich was anderes sagen. Ich wollte sagen... Wie alt bist du denn, Adrian? Ich bin schon seit mehreren Jahren 29. Ich werde nicht älter. Ja, ich hab Altersdepression. Was machst du denn aber beruflich? Warum hast du Altersdepression? Dann stell dir ein, muss einfach umschalten auf Jugendlichkeitswahnsdepression. Ja, vielleicht. Ja, es ist schwierig. Das ist so cool als alter Sack, glaub mir. Es ist, weil man sieht die jungen Mädels um sich rum. Meine Freundin ist auch so jung. Und, ja, ist ja toll. Ja, aber man wird immer älter. Der kann, oder? Ja, die wird auch älter. Oder? Ja, sie wird älter. Naja, siehst du. Sie wird älter. Du kannst ein bisschen lauter machen, Susanne. Es gab keine Rückkopplung. Wie jung ist sie denn? Susanne, komm mal her. Mach mal wieder Hans wieder. Und sie will gerne mithören, aber sie kann nicht. Naja, die soll doch mal herkommen. Susanne, komm doch mal her. Susanne. Mann, Susanne, du mach doch mal. Hallo? Ja. Sag mal, wie alt bist du denn? Ich bin auch schon fast Ende, also 27. So jung auch nicht mehr. Aber von der Stimme her? Geht's noch, oder? Naja, von der Stimme her würde ich fast denken, da steht ein Pädophiler neben dir im Zimmer. Oh Gott, nee. Ja, oh nee, Gott. Nee. Nein, dann bin ich bin ja auch erleichtert. Ja, es gibt ja so ein paar Themen, die sind schwer zu behandeln im Radio. Ach so, ja. Das zum Beispiel schwer. Pädophilie. Stimmt. Was soll ich denn da jetzt machen? Soll ich euch die Polizei aufs Hals setzen oder was? Nee. Wäre nicht nett, will ich auch nicht, fände ich auch nicht richtig. Siehste? Aber so ist, du kriegst eine eigentümliche Spannung, du klingst ein bisschen so, bist es aber nicht. Ist doch schön. Oder ja, er klingt, ja. Soll ich ihn wieder geben? Ja, nee, warte mal, warum hat denn der Altersdepression? Sag mal, der hat doch ohne Macke, du solltest dir mal schnell über einen anderen Freund suchen. Wenn der jetzt 10 Jahre lang immer auf 29 macht, färbt er sich die Haare? Ist der gepierst und tatuisiert? Trägt der immer so Hip-Hop-Hosen? Und so Muscle-Shirts? Ganz normal. Und cremt er sich immer, ist der immer viel Mohrrüben, dass er mal schön braun ist? Was, warte? Ob der immer viel Mohrrüben ist, dass er schön braun ist? Oh, nö. Oh, nicht? Nee? Ist eigentlich alles. Also tendenziell im Groben und Großen und Ganzen ist er schon eher halbwegs normal? Würde ich schon sagen. Dann sag ihm, er soll in Würde altern. Er soll damit aufhören. Genau, der soll damit aufhören. Du bist ja über 30. Stimmt. Und du klingst doch trotzdem dann immer noch so reizend. Mensch, danke. Und du bist, glaube ich, so ein Herz von Mensch. Ja, siehst du. Das ist doch so schön, oder? Ich werde ganz verlegen. Wieso denn? Naja, so viel Lob. Dann genieß es. Siehst du? Genau. Reicht mir. Kommt denn von ihm kommt wohl ja nicht mehr so ein Lob oder Zuspruch. Naja, doch. Ist schon aber so, ist schon natürlich ein bisschen altersmäßig runtergedimmt bei ihm, oder? Genau. Mann! Ja, gib mir mal. Okay. Ja, okay, tschüss, Susanne. Bist du noch dran? Ja. Und was sagst du jetzt, nochmal jetzt mal Frage zu einem Profi. Was sagst du zu dieser Stimme? Na, hab ich doch schon alles gesagt. Ach so, ne, im Grunde kann ich es auf jeden Satz zusammenbringen. Ich hätte dir beinahe die Sitte auf den Hals geschickt, weil die so jung klingt, die Stimme. Ist also ja dann doch nicht mehr so jung. Aber was ich natürlich rausgekriegt habe, du sollst aufhören zu jammern, dass du alt wirst. Du sollst lieber mal Komplimente machen und Konfekt und Blumen schenken. Und zu deinem Alter stehen. Ja. Sagt sie auch. Sagt Susanne auch. Diese wahnsinnig sexy, erotische Stimme, die kann einen schon deprimieren, wenn man die hört und so rumsechselt. Wieso? Weil du sechselst oder sechselt sie auch? Nee. Ich hätte auch gern so eine sexy Stimme. Sexy oder sexy? Da fällt mir ein, ich wollte... Sexy bist du ja volle Pulle, würde ich mal sagen. Ja, genau. Und genau mit dem SAX, da fällt mir noch was ein, der hatte doch so einen schlechten Bandnamen und da fiel mir ein, Achtung, ich kann es nicht aussprechen, weil ich Sachse bin, Skax, aber mit das K so ein bisschen schräg gestellt in einer anderen Farbe, Skax oder Skex. Und was würde das heißen? Na, das ist doch ein Wortspiel, das ist das K schräg gestellt drin. Ja. Mit normalem K, Skax mit X am Ende. Das war dann Saxophonspieler, der in der Ska-Band ist. Skax. Ja. Und das wäre doch... Ach so, also, wegen Saxophon. Potsdam würde Kopf stehen. Ja, nur buchstabieren können sie nicht. Aber ich nehme an, dass er jetzt gehört hat. Aber vielleicht darf ich noch einmal kurz sagen. Ja. Und zwar wollte ich sagen, das kam auf Freitag der 13. Da war so eine ganz tolle Nacht irgendwie in Potsdam, da war irgendwas und ein Tag vorher ist ja diese Videoschnipsel, die meine Freunde, wir wollen da auch mal irgendwann hingehen, aber wir machen es nie. Aber am 13., das muss ich unbedingt sagen, am 13., also... Aber in Potsdam ja auch am 13. In Potsdam ist am 13. ganz großes Los, aber am 13. muss ich leider sagen, kannst du... tut mir leid für, weil die Videoschnipsel wirken ja noch bis zum 13. nach, aber am 13. kannst du den Berliner Raum vergessen, am 13. fängt was an. Wo denn? Das wollte ich zum Jahr... In Sachsen? In Sachsen, genau. Na, was denn? Er weiß es nicht. 2006... Nee. Das ist für mich so ein... Nein, sag doch mal. Jahres. Ich bin ja derartig spannend. Spann mich nicht auf. Nee, du wirst abkotzen, du wirst abkotzen. Ja, mach ich gleich. Weil ich bin Sachse und in Sachsen sind wir ist eine starke, wie sagt man, Fanbase. Ja? Für? Depeche Mode. Europa-Premiere. Du kannst lachen, wie du willst. Aber das ist einfach mal... Das ist spitze. Ja, oder? Er findet es lächerlich. Aber nein, neutral. Neutral, aber ich bin, da fahre ich hin und ich bin, sofern ich keine gefälschte Karte habe, aber ich... Und nimmst du deine Freundin mit? Nee, die teilt es überhaupt nicht. Ach Mensch. Ich habe eine zweite Karte für die Waldbühne, aber ich glaube, sie ist dann noch, sie will mich nicht schreien sehen, da sie will mich nicht im Kollaps erleben. Ja, kann ich verstehen. So ein alter Mann, der kollabiert, oder? Ob dann eine Rote Kreuzstelle noch zur Stelle ist, mein lieber Johnny. Aber schön, dass man hier durchkommt, das hätte ich ja nie gedacht. Was ist denn dein Lieblingsjahr gewesen jetzt? Oder ist es, oder? Ach so, ja, das hatte ich mir auch noch vorbereitet. 2003 habe ich mir so spontan überlegt. Ach so, da hast du deine Mutter kennengelernt. Nein. Wieso denn nicht? Ja, das hätte es doch sein können. Wie lange seid ihr denn schon zusammen? Oh, wir sind schon lange zusammen, oder? Das kann man, ich glaube, wir haben gar nicht mehr mitgezählt, nee. Aber diese ich muss nochmal diese sexy Stimme erwähnen, die bringt dann immer wieder... wenn man in verschiedenen Städten ist, dann... Ja. Nee, aber ich... Aber man muss immer die Augen zumachen, oder wie? wir sind schon ewig lange, 6, 7 Jahre zusammen, 6 Jahre. 2003 ist unser, das kann ich jetzt gar nicht mehr sagen, wir haben jetzt schon 2 Kinder, da ist unser Goldschatz geboren, 2003. Ach so, das erste oder das zweite? Das erste, 2003. Ach so, und das zweite läuft so unter ferner Liefen. Das ist eben mein Gewissenskonflikt gewesen, bevor ich mich hier eingewählt habe. Was sage ich? Kann ich das sagen? Darf ich das? Ja. Will ich das? Aber das ist einfach, ich weiß auch nicht, warum. Oh, naja, Mann, oh nee, das geht jetzt, oh nee, will ich nicht weiter diskutieren. Das willst du nicht weiter diskutieren. Aber 2003 sagst du. Nee, 2003 ist auch noch, ja, und jetzt rette ich noch meine Haut kurz vor, jetzt ehrlich noch, weil 2003 mehrere Ereignisse. Ich hatte eine Arbeit, ich habe keine mehr, ich versuche mich jetzt irgendwie... Was hattest du denn für eine Arbeit? Hör auf, dich selbst zu verwirklichen, je lieber arbeiten. Aber weil, hast schon recht, ist schwerer. Dann ist meine Freundin gerade, ach so. Ja, genau. Ach so. Nee, ist kein Komplott. Ist gesunder Menschenverstand. Ja, 2003 habe ich, aber sie hat mir auch den Flow mit ins Ohr gesetzt, mit. Mit also, Selbstverwirklichen, mit Töpfern in der Toskana und sowas, Fingermalfarben und den ganzen Scheiß, Makramee? Geh weg von der Matrix, die macht dich krank und die tut dein Gehirn aussaugen und solche Sprüche, so ähnlich. Ja. Weil wir hatten so einen internen Firma, dass es die Matrix ist, weil das eine sehr große Firma war. Ja. Und ich bin froh, dass ich weg bin. Und das fällt alles beides in dieses Jahr und ist unmittelbar miteinander verknüpft. Die Geburt war so für mich so ein Zeichen, das auch durchzuziehen und andersrum auch irgendwie. Und jedenfalls, das war eben halt 2003, ja. Ah ja. Und was hast du da gearbeitet, als du noch gearbeitet hast? Ja, ein... Ja, sag doch mal so. Ja, ich sag's da auch. Ich habe es gerade, weil es kommt dieser schöne Satz, den man immer hört. Ein sehr großes deutsches Telekommunikationsunternehmen. Ah! Ja, genau. Und da im Callcenter? Nee. Oh, das ist im Callcenter. So? Weil ich so schlecht rede. Ja, so ungefähr. Nee, es war ungefähr dasselbe. Es war die Diagnosezentrum. Ja, Diagnose. Schon ein bisschen was. Wenn man Callcenter zu mir gesagt hat, dann war ich schon ein bisschen beleidigt und musste das korrigieren. Ja, ne, wollte so. Ich ja nur vernehmen, weil du immer sexy Stimme gesagt hast. Da war dann so als unberechtigte Assoziation natürlich Callcenter. Und dort habe ich auch MC Phonograph kennengelernt mit seiner sexy Stimme. Ach, kick mal ihn an. Na, dann schick mir das doch jetzt mal. Wir schicken es, aber wie gesagt, es tut mir leid, dass es jetzt so, weil du, es ist jetzt so Erwartungen dran geknüpft und es ist wirklich wahrscheinlich nicht, Naja, werde ich ja dann hören. Ja. Ey, danke für den Anruf, ich muss jetzt Schluss machen, weil nämlich ab 0:00 hier die Kartenverlosung einsetzt. Ja, alles klar. Okay, vielen Dank. Danke, ciao. Tschüss. So, wie gesagt, Kakophonie müsst ihr sagen? Die Telefonnummer dürft ihr nicht vergessen. Na, da kann ich euch ja zur Not nochmal helfen. Die lautet ungefähr so. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So, und wir hören jetzt mal den großartigen, fantastischen John Jacob Niles, dann den Zusammenschnitt von David von der letzten Sendung und dann vielleicht noch eine Musik und dann sind die Karten wahrscheinlich schon alle weg. Wer jetzt anruft, kriegt nicht mich, sondern kann sich an Mario Bartsch wenden. John Jacob Niles. Der ist so spitze, Kinder. Pushing, pushing, push a man mouse stubbed his toe. He wrapped it up with a cotton band and made it fast with a blue silk strand. Pushing, pushing, push pushing, pushing, push a girl mouse laughed so to see a man mouse with a rabbit up toe. She laughed. Pushing, pushing, push pushing, pushing, push her gammer was angered so. She plucked the stem of yellow broom corn and with a will she laid it on. Pushing, pushing, push on. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Der asoziale Start in die Zukunft. 38. Teil. Hallo, mein Name ist David. Ich bin 32 Jahre alt und habe es noch nicht sehr weit gebracht in meinem Leben. Das ist aber nicht so schlimm, denn immerhin kenne ich Kuttner. Ein feiner Mensch, sage ich euch. Das zeigt sich immer wieder. Neulich erst, als er mich davon überzeugt hat, besser meinen Job bei Karstadt an der Kasse zu schmeißen, um mit ihm gemeinsam einer glücklichen Hartz-IV-Zukunft entgegenzublicken. Was allerdings stilecht von obligatorischen Verhaltensstandards begleitet sein will. Also zogen wir zusammen mit Bernd Gülke durch die Kneipen, bis wir uns irgendwann Oranienburger Bier trinkend auf dem Mittelstreifen der Göbenstraße wiederfanden, wo Jürgen plötzlich nur noch wirres Zeugs von sich gab. Also beschlossen wir, zu Bernds kurz vor der Eröffnung stehenden Kneipe, dem Hartz IV in Charlottenburg zu gehen und überlegten, dass eine Beschäftigung in diesem Laden für Jürgen sicher ganz heilsam wäre. Gäbe es da nicht eine kleine Hürde? Es gibt nur eine Sache, die man bedenken muss. Welche? Dass Jürgen natürlich Hartz IV-Empfänger ist. Ach so. Ja, und auch bleiben will, ist natürlich klar. So sieht es aus. So, na, aber da lässt sich doch sicher was machen. Ja, was denn? Riechen, siechen, Susi knipsen. Hast du nie was von Schwarzarbeit gehört, oder was? Ach so, natürlich, klar. Als Flucht noch war noch Lust. Sag mal. In Oberschlesien. Sag mal, kennen wir den nicht? Und keine Flucht in Angola, doch. Ja, Mensch, sag mal, den kenne ich doch. Das ist den doch... kenne ich doch vom letzten Jahr. Der, das ist doch der tolle Peter Wawrzynek. Der Weihnachtsdichter. So sieht's aus. Den sehen wir ja nur einmal im Jahr. Bestimmt ein schönes Gedicht schreiben. Halleluja. So, jetzt ist doch gar nicht Weihnachten. Doch. Außerdem haben wir uns doch gerade erst vor ganz kurzem aus den Augen verloren. Einverstanden. Ja, aber hey, zufällig könnte ich gerade mal wieder ein Gedicht gebrauchen. Ja. Was für ein Gedicht sollte denn ungefähr sein? Ein Schwarzarbeitsermutigungsgedicht für Jürgen Kuttner. Echt, wie so ein Ditte. Wir lieben die Menschen am Radiogerät. Wenn dann im Radiogerät. Halt, du warte doch mal. Für den willst du ein Gedicht haben, oder was? Ja klar, warum nicht? Bist du sicher? Ja. Kann der denn lesen? Da gehe ich doch mal von aus. Und du meinst, er hat auch wirklich Interesse an Gedichten? Ja, deswegen ja. Na ja, gut. Peter, hast du was zu schreiben dabei? Oh, nee. Hast du nicht mal einen Kugelschreiber oder so? Was soll ich sagen? Wann hast du das letzte Mal einen Kugelschreiber geguckt? Puh, ich glaube, seit der Schulzeit nicht mehr. Weil er deinen Tintenkiller versagt, oder was, wenn du mit Kugelschreiber geschrieben hast. Ich schätze mal, du stehst gerade wieder von dir auf andere. Kennen wir ja nun schon. Selbst stammen wir wohl aus anderen Generationen. Nee, Tintenkiller war ja nach meiner Zeit. Du redest ja völlig wirres Zeug. Oder hast du nicht in der Schule noch einen Tintenkiller gehabt oder wenigstens vom Tintenkiller geträumt? Wieso denn? Na ja, ja oder nein? Wüsste ich jetzt sowieso nicht mehr. Ihr habt oder ihr träumt, Tintenkiller? Ein Tintenkiller geträumt, so ein Quatsch. Nee, von dem Tintenkiller geträumt. Also du hast hast du davon geträumt, irgendwann mal einen Tintenkiller zu haben? Ja. Oder hast du ihn gehabt? Wieso soll ich denn vom Tintenkiller träumen? Wenn man keinen Tintenkiller hat, dann freut man sich vielleicht darüber. Ich hatte ihn. Du hast einen Tintenkiller, ja? Na, aber aus dem Westen von der Firma GH. Ja, wollte ich ja nur wissen. Warum sagst du, wir stammen aus verschiedenen Generationen? Im Intershop hatte ich mir den geholt. Intershop, wenn ich das schon höre. Ja, sag doch. Es gab doch keine Intershops. Jungszeit jedenfalls nicht. Ja, logisch. Das ist doch ein Gerücht. Du musst wissen, dass Jürgen etwas verwirrt ist seit einiger Zeit. Oh. So sieht's aus. Wir hoffen, es bessert sich, wenn er jobmäßig untergebracht ist, hier bei Bernd in der Kneipe, die bald aufmacht. Genau. Dankeschön. Man sollte sich nicht allzu früh bedanken in solchen Fällen. Schließlich kann man nicht wissen, ob es auch wirklich funktioniert. Danke für meine Arbeitsstelle. Danke für einen neuen Tag. Danke für alles. Danke. Soziale Start in die Zukunft. Nächste Woche, nächster Teil. How come that blood on your own coat sleeve? A little son, pray come tell me. It is the blood of that skinny greyhound, the trace of the fox for me. The trace of the fox for me. Too pale, too pale for that skinny greyhound. Too pale, little son, too pale. It is the blood of that old gray mare that plowed the corn for me. That plowed the corn for me. Too red for that old gray mare. Too red, little son, too red. It is the blood of your youngest son, and the truth I have told to you. The truth I have told to you. Oh, what fell ye out about? A little son, pray come tell me. 'Twas overwhelmed and a withy withy wand that never could be a tree. John Jacob Knives. Die Karten sind weg. That never could be a tree. Oh, what will he do when your father comes home? The little son, pray come tell me. My foot I will place on an old oakum boat and sail me across the sea. And sail me across the sea. Oh, what will you do with your newly wed wife? A little son, pray come tell me. I'll save her the grief, and I'll save her the pain, and take her for company, and take her for company. Oh, what will you do with your sweet baby boy? A little son, pray come tell me. I leave him alone, for to wait and to wonder What's come of his mammy and me? What's come of his mammy and me? When will you come back to your mammy again? A little son, pray come tell me. When the moon and the sun and the stars set together, and that will never be, and that will never be. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, John Jacob Knights war das eben. Na, wir telefonieren jetzt. Oh, hier noch ein bisschen weiter. Zur Frage, welches war denn? Wenn ihr jetzt mal euer Leben wie ein Ertrinkender als Kurzfilm vor eurem Auge vorüberlaufen lässt, das tollste Jahr, gibt's da eine Jahreszahl? Bisher sind nur zwei gefallen, 2005 und 2003, wir würden also 2004 mitteln. Wenn jetzt jemand, wie gesagt, die Karten sind weg, wenn jemand ein schickes Jahr hätte, in dem so entscheidende Sachen passiert sind, wirkliche Umbrüche, wirkliche Erlebnisse, wirkliche Neuigkeiten. Dann könnt ihr hier anrufen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Genau, oder man wendet sich an den halbautomatischen Anrufbeantworter. Wenn der halbautomatische Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. So, was ist jetzt hier los? Totalblockade oder was? Mein lieber Scholli. Hallo, wer bist denn du? Naja, das war ja wohl nichts. Das war ja wohl gar kein Beitrag. Außerdem ist es wieder der klassische Fall, dass tendenziell Frauen nicht anrufen. Entweder aus Schüchternheit oder weil sie sich möglicherweise so angewidert sehen, was diese Sendung hier betrifft, dass sie denken, ist sowieso alle zwecklos. Hallo? Hallo? Weg. Mein lieber Freund, mein lieber Freund. Na, das macht ja wieder hier heute Spaß. Wieder eine zu schwierige Frage. Ein schönes Jahr, wird man da wohl mal sagen können. Oder alle haben Hoffnung, alle sind positiv eingestellt, weil das folgende Jahrhundert, was jetzt schon wieder 5 Jahre alt ist, betrifft. Hallo? Hallo? Ja. Der gewünschte Gesprächspartner antwortet nicht. Ja, die merke ich doch schon. Naja, meinetwegen. Hallo, wer ist denn da? Moin. Moin. Na, auch keine Frau. Ja, auch keine Frau, aber ich kann mich ja für eine Frau ausgeben. Nee, hilft nicht. Von wo rufst du an? Ja, ich komme hier aus der Nähe von Gießen. Gießen? Ja, guckst du, was? Da guck ich. Ja. Das ist ja fast noch weiter weg als Sachsen. Kommt hin, ja. Also sind so 450 Kilometer bis in die Prignitz. Das weiß ich ungefähr. Aber Prignitz ist auch nicht direkt Sachsen. Nee, das ist die andere Richtung, aber da weiß ich halt den Abstand, weil ich da mal gewohnt habe. Ach so, Du hast mal in der Prignitz gewohnt und bist jetzt nach Gießen. So sieht es aus. Gegangen. Gegangen worden. Gegangen, wieso denn bitte? Bist du entführt worden? Ja, mein... CIA oder was? Mein Papi hat neu geheiratet, hat seine... Ei. Eine Gießnerin. Ist zusammengezogen und hat hier Arbeit gekriegt, da arbeite ich auch. Wo denn? In einem Lagerbetrieb. Ich mache eine Ausbildung. Fachkraft für Lagerlogistik. Und? Sag mal, mach mal so einen Pauschalvergleich. Gießen gegen Prignitz? Ja. Der Westen ist richtig scheiße. Wieso denn? Finde ich jedenfalls. Ja, aber also, kannst du ihn vielleicht ein bisschen genauer beschreiben? Ich habe mal so ein schönes Gedicht verfasst, da konnte man das sehr gut lesen. Leider habe ich die Webseite irgendwie abgemeldet, ist aber auch wurscht. Ach so. Ich meine, im... Na, aber jetzt machen wir begründungsmäßig. Im Osten konnte man geiler feiern. Da waren die Leute schon mal nicht so verklemmt. Hier wundern sich die Leute schon, wenn ein Mädel eine Bierflasche an den Hals nimmt. Aber das ist doch deine Gießnerin. Ja, ist es. Ja, na, aber dann kann man sich da mit der zusammentun und mit der feiern. Ja, du wunderst dich nicht, sie nimmt die Bierflasche am Hals und schon ist Glück da, oder? Die sind hier nicht so krass locker drauf. Na, aber gib doch. Wenn die Fritz hören, ja, das ist für die das allerletzte. Warum? Aber hör die doch ja nicht. Die verstehen die Ironie des Senders nicht. Ach so. Aber die Gießener sind so ernst alle? Gar nicht mal, vielleicht. Meinst du? Alles aber da gibt's doch auch so Studenten und so Pack, oder? Ja, hör mal auf, die ganze Stadt ist voll. Ja und? 50%. Ach, sorgt das aber nicht für eine bestimmte Form von Feierei, genau, wollte ich doch gerade sagen. Das ist so eine konservative Art, mit der ich gar nicht kann. Die sitzen halt. Wieso sind da jetzt nicht Burschenschaftler, die sich gegenseitig Schmisse verpassen, oder? Doch, auch. Auch? Ja. Eieiei, jetzt ist ja wirklich zur Sache. Was sag ich dir? Ach ja. Nee, was hier richtig locker ist. Und sag mal, aber so Lagerarbeiter, da findet man doch dann immer ein paar sympathische Trinker unter denen, oder? Es sind immer welche da. Also Subkultur habe ich hier auch schon entdeckt, an dem Imbiss. Siehst du, wie lange bist du denn da jetzt in Gießen? 3 Jahre. Ach so, aber vielleicht, ist es dir einfach noch nicht gelungen, den Schleier von Gießen runterzureißen. Oh, den hab ich, sonst könnte ich mir, glaube ich, gar nicht so eine gute Meinung drüber bilden. Und das eigentliche Gießen zu entdecken. Bist du dir sicher? Naja, also vielleicht habe ich es entdeckt und es ist einfach nichts für mich. Ja, aber vielleicht hast du noch nicht entdeckt. Nicht für mich. Nee? Nee. Und in der Prignitz? In der Prignitz ist es... Da schafft man es eben in einer halben Stunde besoffen zu sein und dann weiß man, wo man ist oder wie. Man merkt eigentlich erst daran, dass man besoffen ist, weil was anderes gibt es da oben gar nicht. Ach so. Habe ich jedenfalls so gelernt. Ja, und das meinst du ist aber schon so der im Grunde der Idealzustand, den zu erreichen, eben in Gießen so schwer fällt. Darüber zu reden, würde sie im Rahmen dieser Sendung sprengen, glaube ich. Ja, mach nur. Ja, also die Gespräche bin ich ja dann doch immer interessiert. Was sind deine Meinung in der Hinsicht? Wie bitte? Da soll man sich ab und zu mal einfach sinnlos besaufen und dazwischen ganz normal leben oder ist das unnormal? Reicht es, wenn man sich alle paar Abende gepflegten Pilz reinzieht? Oder ach, kann man richtig mit alle Drogen drauf machen? Da gibt's mal da ein Spritzchen und dort ein Näschen. Naja, ich würde mal so von harten Drogen tendenziell abraten. Also nicht nur tendenziell, sondern deutlich abraten. Ja. Und ansonsten würde ich schon sagen, wie so der Umgang mit den gängigen Drogen. Das fängt ja beim Kaffee an, geht bei den Zigaretten weiter, landet dann beim Alkohol, kommt dann sicher zum Kiffen und geht noch ein paar Stufen weiter. Das sollte irgendwie jeder selber entscheiden. Aber die eigentliche Voraussetzung ist, glaube ich, dass man sein Leben so halbwegs geregelt gekriegt hat und dann kann man sich immer mal besaufen. Ja, aber erst das Leben regeln und dann besaufen und nicht umgekehrt. Weil umgekehrt ist ja nicht schwer. Das muss man halt erstmal hinkriegen. Ja, das muss man hinkriegen, klar. Aber so lange sollte man eben warten, ja, finde ich. Sag das den Leuten. In der Prignitz oder in Gießen? In der Prignitz. Ach so. Hier in Gießen. Ja, aber du sehnst dich doch so nach der Prignitz. Ja, es ist einfach meine Heimat geworden, da oben. Eine Träne verdrückt. Wieso geworden, gewesen? Ich habe da ein paar Jahre gelebt. Ach so, und wo hast du vorher gelebt? In Mecklenburg. Ich bin dort irgendwann 86 mal geboren. Ach so, und wenn du jetzt Mecklenburg, Brandenburg und Gießen vergleichst, Brandenburg ganz oben. Ja, knapp. Weil man da ja nicht dazu kommt, sich Gedanken zu machen. Weil man, bevor man den ersten Gedanken gefasst hat, ist ja schon ertränkt. Wie meinst du? Na, du hast ja gerade vom Trinken gesprochen. Ach so, habe ich gerade irgendwie falsch eingeordnet. Auf jeden Fall kannst du deinen Kummer darüber ertränken, dass du nicht mehr da oben wohnst. Ach so. Was ich jetzt auch nicht. Nee, aber da doch nicht. Den kannst du ja in der Prignitz, kannst du doch den Kummer nicht ertränken, dass du nicht mehr in der Prignitz wohnst. Da wohnst du ja in der Prignitz. Nee, wenn ich da bin, wird gefeiert. Das ist ja klar. Ach so. Aber ja, du bist am Wochenende da. Ja nicht. Eigentlich nur so alle halbe Jahre. Alle halbe Jahre. Aber ich meine, feiern die denn auch dienstags und mittwochs und Donnerstag? Wenn ich da bin, müssen sie das. Auch ach wenn so. Ja. Alles. Na, dann ist es für dich ein Spaß, aber für die nicht. Oh, doch. Und die sind wahrscheinlich alle froh, wenn du wieder in Gießen bist, weil sie nicht mehr weiter feiern können. Das siehst du, glaube ich, ein bisschen falsch. Ja? Ja. Naja, auf jeden Fall hängst du sehr an der Prignitz, das war schon zu merken. Ja, deswegen höre ich auch diesen Sender. Ja, aber deine Gießen-Abwertung klang ja doch so, als wenn du vielleicht nicht den richtigen Weg findest, an die Gießnerinnen heranzutreten zum Beispiel. Also, das möchte ich mal so klarstellen. Es ist schon, ich komme mit den Leuten zurecht. Ich merke halt nur, dass ihr Verhalten sehr viel konservativer ist als das im Osten. Dass die Leute halt auch ein anderes Verhalten merkbar an den Tag legen. Das kann ich gar nicht mal recht ausdrücken, beschreiben. Ja. Das ist einfach, das fühlst du, wenn du hier bist. Aber ist es nicht interessant? Deswegen fährt man doch in den Urlaub, oder? Dass ja, man mal sieht, wie andere Leute... Krass, aber hier musst du die kleinen Details ein bisschen erfahren. Ach so. Und mit diesem komischen Dialekt umkommen. Naja, gut. An komischen Dialekten ist ja Osten ja auch nicht gerade knapp gesegnet. Ja, das ist aber eher gewohnt, ist nämlich altes Ostgut. Ah, ja, aber man muss doch mal ein bisschen. Wie alt bist du jetzt? 19. Naja, ein bisschen was dazulernen ist ja wohl nicht zu viel verlangt. Dass man irgendwann auch mal das Hessische und das Schwäbische versteht. Und das Fränkische und das Alemannische und das Bayerische. Und das Oberbayern, Niederbayern. Ja, das ist ja schon wieder Ausland. Bayern. Wir haben ja über deutsche Sprachen geredet, ne? Bayern meinst du jetzt? Ja. Ja, aber ist doch eine würdevolle alte Sprache. Also, so muss ich mich nicht unterhalten. Den ganzen Tag wie ein Beckenbauer durch die Gegend laufen. Naja, Beckenbauer. Damit sind dann die Bayern wahrscheinlich auch geschlagen. Ach du Scheiße. Oder? Die Bayern. Naja, zum Beispiel. Gibt doch auch abstoßende Ostler. Muss es doch auch abstoßende Westler und abstoßende Bayern geben. Mach mir einen abstoßenden Ostler. Ich komme gerade auf keinen. Abstoßender Ostler. Naja, jedenfalls sagen wir mal, gut, da sind ja eine Menge jetzt so weg vom Fenster. Jedenfalls sagen wir direkt ein Fan von Egon Krenzweig auch nicht. Gregor Gysi. Ja, ich wollte auch gerade sagen, den Krenz, da kam ich nicht drauf. Naja, zum Beispiel. Oder hier, Wolf, wie heißt denn der? Mache MDR an, dann siehst du jede Menge. Ach du liebe Zeit. Kick mal immer ein bisschen MDR, Ich habe kein Fernsehen. Wolfgang Emmerlich, oder wie die Knalltüten alle heißen. Wer ist das denn? Siehst du. Das ist jetzt dein Patriotismus, der deine Brille rosa-rot färbt. Auch der Osten ist gesegnet mit. Oh, oh, oh. Ich bin sogar noch bei der Brandenburg. Oh, den möchte ich aber nicht im Dunkeln begegnen. Gut. Freundchen, ich danke dir erstmal für deinen Anruf. Aber hast du jetzt ein schönstes Jahr genannt? Nee. Bitte? Ob du jetzt ein schönstes Jahr genannt hast? Nee, hast du nicht? Ich habe ehrlich gesagt gar nicht deine Frage mitbekommen. Ja, das habe ich 10 Minuten vorher angemacht, aber du kannst mir die Frage ja noch fix stellen. Sag mal, der Westen versaut dich aber völlig, oder? Die Sendung fängt um 10 Uhr an. Das ist mir schon ja, klar. Im Osten konnte man noch hören, konnte man noch zuhören. War ich nicht da. Ja, na und, weil du feiern warst. Ist keine Entschuldigung, genau. Und hinterher ankommen und sich darüber beschweren, dass nicht gefeiert werden kann. Ja, aber nicht... Ohne eine vernünftige Entschuldigung zu haben, dass du den Sender nicht schon um 10 Uhr eingeschaltet hast. Wenn man über Internet hört, muss man halt erstmal nach Hause fahren. Ja, dahin ist nichts zu sagen. Ab und an mal zu Hause zu sein, ist auch nicht so schlecht. Genau. Müsstest sowieso dein Kinderzimmer wieder mal aufräumen. Jo. Oder? Auf jeden Fall. Genau, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, schönen Abend. Okay, tschüss. Ciao. Wo wir jetzt schon beim Thema waren, muss die Musik schneller gespielt werden hier. Schlechten. Ich trinke mit der linken Hand und trinke mit der rechten. Ich bin der einsame Trinker. Ich trinke deine Gedanken. Ich bin der einsame Trinker und bringe uns zum Schwanken. Scheint. Ich trinke, wenn es regnet. Ich trinke dann, wenn Freund, wenn Feind, wenn niemand mir begegnet. Ich trinke, wenn du mich besuchst und wenn du dich von mir entfernst. Ich trinke, wenn du mich versuchst. Ich nehme mich selbst. Ich bin der einsame Trinker. Ich trinke deine Gedanken. Ich bin der einsame Trinker. Bringe uns zum Schwanken. Ich bin der einsame Trinker. Ich trinke deine Gedanken. Ich bin der einsame Trinker. Ich bringe uns zum Schwanken. Plus minus null. Waren sind, waren das. Hallo? Hi. Hier ist Lee. Wer, Lee? Ja. Ja. Eigentlich dachte ich erst, den Ralle geht ran, dass man fragen könnte, ob man zurückrufen wird, weil... und so weiter. Nee, dann, ist nicht so. Wenn man dran ist, ist man dran. Hallo, ja. Lee! Ja, schönen Abend. Abend. So, wie alt bist denn du? Wie viele Jahre kannst du zurückschauen, zwischen denen du dich für den Schönsten entscheiden müsstest? Eine ganze Menge eigentlich auch. Na, sag doch mal ungefähr. Also 34 ist ja mein Alter, bald. 34 bald? Mhm. Also eher noch 33? Ja, klingt besser. Ja, und na klar, natürlich, ey, du bist eine Dame. Und ich bin ein Kavalier praktisch. Sehe ich schon, ja. Hörst du? Sag, ja. Ja, Soli, ja, aber hast du dir überlegt, welches dein schönstes Jahr war? Gibt's da eins? Na, nicht schönstes Jahr, schönes Erlebnis, das war letztes Jahr. Ach so, warte mal, schönstes Jahr. Gibt's ein schönstes Jahr? Ich meine, du bist 33, da hast du schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Es gibt kein schönstes Jahr, schönstes Jahr von, also es gibt nur schönste Erlebnisse in Jahren. Nee, aber es gibt doch auch so ein Jahr, wo man sagt, hat gut angefangen, hat gut aufgehört und in der Mitte war dann ein schönstes Erlebnis. Nö. Nee? Nee. Naja, man kann doch zum Beispiel... Was gibt es nicht, es gibt nur schöne Momente. Aber nee, es gibt nur schöne Jahre. Es gibt doch nicht durchgängig Schönes. Also ich meine, man hat schöne Sachen und dann... Aber naja, ich würde mal zum Beispiel sagen, das Jahr, für mich würde ich mal sagen, zum Beispiel das Jahr... 91 war toll, oder 92, total spitze. Könnte ich jetzt nicht so genau auseinandernehmen, oder 90 auch. Das fängt ja an, weil man kann rückblicken, also ich kann rückblicken gar nicht so sehr sagen, so das und das. Naja, und ich würde dann einschränken und würde sagen 91. Und könnte dann auch begründen. Kannst du nicht? Nee, kann ich nicht. Echt nicht? Nee, also. Du könntest auch sagen, als du 18 warst, oder bis ich was. Das war dann ja, vor, was, 15 bis Jahren? Bis 20 war alles schön, sagen wir so. Wie bitte? Bis 20 war alles schön. Bis 20 war alles schön? Ja, war alles rosarot. Und dann fing die Scheiße an, oder wie? Nee. Ja, so ein bisschen. Echt? Was heißt denn ein bisschen? Kinder, Männer, Alkohol, keine Arbeit, wieder Arbeit, wieder keine Arbeit. Na, das klingt ein bisschen komisch, aber eigentlich wollte ich nur vom schönsten Erlebnis erzählen. Das ist ja letztes Jahr gewesen. Aber ich wollte aber trotzdem noch mal das schönste Jahr fragen. Das hab ich ja nicht. Aber warum denn nicht? Weil du dir keine Gedanken gemacht hast. Weil du mal nicht... Dann mache ich jetzt zu viel und darum verliert sich alles. Nee, weil du jetzt mal nicht ein Jahr gegen das andere abwägst und sagst, na, das war aber ein Scheißjahr, das war aber ein Scheißjahr. Hinterher, am Ende des Jahres sagt man immer, das war ein Scheißjahr. Also nicht immer, ja, aber oft genug. Ja, jedes Jahr, dass man sagt, puh, Gott sei Dank. Und nee, ist aber auch nicht. Nee, ist glaube ich nicht, dass es jedes Jahr ist. Wenn man sich dann mal genau Gedanken macht, dann merkt man, oh, in dem Jahr war es aber nicht so, dass ich am Ende gesagt habe, das war aber ein Scheißjahr. Ja? Ja. Aha. Ach so, du hast jetzt, sagen wir mal, letztes Jahr gesagt, Scheißjahr. Sagen wir mal jetzt am 31. Dezember, also vor knapp 2 Wochen. Habe ich mich gefreut? War ein schöner Tag. Ja, aber wenn du so, hast du gedacht, was das für ein Jahr wohl war? 2005? Man sagt, soll ich wachsen, oder? Ich weiß es nicht, wie es bei dir war. Ja, aber jedenfalls, wie gesagt, es gibt immer Höhen und Tiefen. Bei mir war es ein gutes Jahr zum Beispiel. Nur zu viel gearbeitet, aber ansonsten ein gutes Jahr. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ja. Und 2004 war, glaube ich, auch ein gutes Jahr. Naja, nee, also... Und bei dir 2004 nicht? Weiß ich nicht mehr. Ach, echt? Also ich meine, ich habe schon schlechte Gedächtnis, aber so ungefähr. Ja, siehst du? Man braucht Anhaltspunkte, aber wie gesagt. Was war denn dein schönstes Erlebnis? Bist Mutter geworden? Das bin ich auch, aber schon vorher. Siehst du, das ist auch ein schönes Erlebnis, das stimmt. Naja, sag mal, da muss ich dir auf die Sprünge helfen. Also 95, also 95 und letztes Jahr. Na siehst du, dann kann man ja sagen 95, was waren so rum, um 95 noch so rum, außer Mutter werden? Vorher schwanger, hinterher nicht mehr schlafen können. Doch. Brillante Schwangerschaft, brillantes Muttersein. Also da kenne ich es gar nicht. Also da echt? Alles wunderschön, ja. Wirklich? Ja, komplett durchgeschlafen, das Kind. Und das ist doch super, dann hast du noch ein 1A Jahr gehabt. War das wahrscheinlich das beste Jahr, 1995? Wenn du sagst, ja. Ja, weiß ich nicht. Oder sagen wir mal 94, als das Kind gezeugt wurde. War denn er ein toller Typ? Na, im Nachhinein, nee. Na, gut, aber 94 war er noch ein toller Typ. Da war ich nur noch 10, ja. Sieht man die Sachen auch nicht. Wie war es denn clean? Minus 10, 23, na ja. Na ja, danke. Ja. Nee, ist doch, na ja, da warst du noch clean, meinst du? Finde ich schon, ja. Na ja, aber ist doch schön, da hat man noch die Offenheit und die Naivität zu sagen, oh, 1994 war aber ein tolles Jahr. Ja, das stimmt, da war auch 93 toll und 92, 91 und 90. Uch? Mhm. Echt? Ja. Ohne so Bruch, ging einfach so durch von 90 bis 94? Komplett, ja. Dann sagen. Kommt 95 das Kind und 96 ist er weg. Na, ein bisschen später ich dann und dann danach und alles, ja. Ja. Was war denn jetzt eigentlich dein schönstes Erlebnis? Ja, letztes Jahr im Mellow Park, hier in Berlin, BMX-Wochenende. BMX-Wochenende? Ja. Also da habe ich echt meinen Frieden und Freiheit wiedergefunden. Das war. Denn was? Dein früheren Freund? Frieden und Freiheit. Ach so, Frieden und Freiheit. Wie denn? Wie jetzt? Na, wie hast du die wiedergefunden? Ja, in mir selber. Ach so? Ja. Wo waren die denn vorher? Ganz weit weg, glaube ich. Und schon fast verloren. Und dann war alles wieder schön. Und wie findet man auf so einem BMX-Wochenende Frieden und Freiheit wieder? Ich weiß nicht, indem die Sonne scheint und dem halt mal eine Klasse. Ja, aber 2005 war jetzt nicht das einzige Jahr, wo die Sonne geschienen hat. Aber dem Wochenende hat die Sonne geschienen. Und zwar mächtig. Ach so, aber doch, ich habe da sicher auch am Wochenende vorher und am Wochenende nachher, wo auch total toll die Sonne geschienen hat. Bestimmt. Sag mal, du kannst dir aber nicht mal die schönen Wochenenden merken. Doch, das eine. Also, aber nur eins. Und dann ist der Kopf aber total voll, dass er anfängt zu brummen und du denkst jetzt erstmal schnell eine Aspirin nehmen. Ja, Aspirin weniger, brumm schon. Aha, was machst du denn jeden Kopf brummen? Nicht. Akupressur oder wie? Duftöle auftragen. Weiße heiße Halbedelsteine auf die Stirn legen. Naja, ich versuche noch nach dem besten Mittel, aber. Kräutertee. Ah ja? Na, ich frage nur. Ja, weil du gesagt hast, weil du sagst Aspirin nicht. Aber dann braucht man doch eine Alternative. Ja, suche ich noch. Ja. Ja. Gut. Ach, und das war jetzt BM. Nur weil die Sonne geschienen hat. Und weil BMX-Fahrer da waren. BMX-Fahrer? Naja, die Fahrräder. Weil die so unheimlich toll aussehen. Die Fahrräder oder die Fahrer? Die Fahrräder. Ach so. Und für die Fahrer hast du dich aber ja nicht interessiert? Nee, nicht wirklich. Bist du jetzt praktisch weg vom anderen nicht schlecht? Eine tiefe Enttäuschung von 96, wie? Fit auch nicht. Auch nicht. Aber so direkt nah dran bist du auch nicht. Wo dran? Am anderen Geschlecht. Im Augenblick weniger. Ja. Ja. Ja. Aber das ist eben Frieden und Freiheit. So ein bisschen. Kein Mann, dem man die Scheiße hinterher tragen muss. Ja, nee. Ja, nee. Schön, dass du dich wieder sehr gut machst, Alex. Ja, wie bitte? Ja, nicht. Ja. Nee, aber schön, dass 2005 schön war, weil Sonja BMX-Wochenende hatte. Sag mal, du musst aber auch ein bisschen mehr, glaube ich, auf die Wochenenden achten und dir mal versuchen zu merken, wenn sie schön sind. Das mache ich ja. Ohne, dass immer Fahrräder rumstehen müssen im Wochenende. Das fällt schwer. Echt? Das fällt wieso bist du so total fahrradverliebt, oder wie? In die kleinen schon. In die kleinen Fahrräder? Ja. Wieso? Warte, was ist denn an den kleinen Fahrrädern so toll? Weiß nicht, alles. Naja, verstehen tue ich es nicht, aber glauben tue ich dir. Das ist ja schon mal schön. Das ist schon mal schön, oder? Ja. Lee, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, bitteschön. Wenngleich ja ein bisschen rätselhaft war, aber warum nicht, oder? Ja, dachte ich auch. Genau, okay. Ja. Tschüss. Ja, ciao. Ein schönes Jahr 2006 wünsche ich dir. Was? Ein schönes Jahr 2006 wünsche ich dir. Mit danke vielen, vielen kleinen, süßen, niedlichen Fahrrädern. Oh, danke. Und sonnigen Wochenenden. Ja, schön. Okay, tschüss. Ciao. Selection 13. Postal workers canceling stamps at the University of Ghana Post Office. eine Frage. Kann man die Eibux bei Fritz eigentlich auch ohne Eier und Eimer gewinnen? Zwei Antworten. Nein. Nein. Eimer Eiburg spielt mit und gewinnt am einarmigen Banditen zuerst ein Ei, dann einen Eimer und dann ein Eiburg. Das handliche Edelnotebook von Apple. Eimer Eiburg. Ein Spiel, drei Preise. Diese Woche und im Radio. Fritz vom RBB. Und zwar sagen wir mal um 0.37 Uhr. Fritz Info. Nachrichten. Und zwar sagen wir mal mit Mario Bartsch. Die Opposition hat die Beschlüsse der Kabinettsklausur von Genshagen kritisiert. Grünen-Chefin Roth sprach von einer vagen Ankündigungspolitik. Die Regierungskoalition habe sich viel vorgenommen, aber wenig beschlossen. FDP-Chef Westerwelle sagte, das vereinbarte 25 Milliarden Euro-Programm sei für Wachstum und Aufschwung erkennbar zu wenig. Die Wiederaufnahme der Atomforschung im Iran hat international scharfen Protest ausgelöst. Die USA warnten die Führung in Teheran, ihren derzeitigen Kurs fortzusetzen. Dann werde der UN-Sicherheitsrat eingeschaltet. Bundesaußenminister Steinmeier sprach von verhängnisvollen Signalen aus Teheran und stellte weitere Verhandlungen zwischen der EU und dem Iran über das Atomprogramm in Frage. In der Ukraine hat der Kompromiss im Gasstreit mit Russland eine innenpolitische Krise ausgelöst. Das Parlament in Kiew stimmte am Nachmittag für die Absetzung der Regierung. Zuvor hatte Ministerpräsident Jeschanurow das Abkommen mit dem russischen Unternehmen Gazprom verteidigt. Danach muss die Ukraine in diesem Jahr fast doppelt so viel für die Gasimporte bezahlen wie bisher. Zum Sport. Die Basketballer von Alba Berlin haben wie in der vergangenen Saison das Achtelfinale im Julep Cup verpasst. Sie unterlagen dem belgischen Meister Euphonie Basket Bremen mit 82-74. In der deutschen Eishockeyliga haben die Eisbären Berlin ihr Spiel bei den Kassel Huskies mit 5-3 gewonnen. Wetter. Heute Nacht gibt's Wolken, aber keinen Regen oder Schnee. Bei Tiefstwerten zwischen minus 3 und minus 8 Grad kann es glatt auf den Straßen werden. Am Tag wird's erstmal wieder sonnig und trocken. Erst am Abend gibt's dann stellenweise Regen bei Werten zwischen minus 1 und plus 3 Grad. Verkehr. Eine Meldung aus dem Stadtgebiet Cottbus. Dort gibt's Verkehrsbehinderungen durch einen Wasserrohrbruch und eine dadurch teilweise vereiste Fahrbahn auf der Siloer Landstraße zwischen am Nordrand und dem Abzweig Burg. Sonst überall eine gute Fahrt. Und wenn im Radio 102,6, dann Fritz in Berlin. Blue Moon. Parler le langage désintégré des bandes des signes. Si vous voulez parler le langage désintégré des bandes dessinées. Let's go. this? That is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Kinder, die Zeit läuft uns davon. Ein halbautomatischer Anrufbeantworter. Dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Wir müssen mich noch im Band vom halbautomatischen Anrufbeantworter hören, aber ich würde mal vorschlagen, wir können ja noch mal so eine Art Schnelldurchlauf machen. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam 70 97 110. Schnelldurchlauf, so dass jeder die Hoffnung haben, vielleicht kann noch mal zu Wort zu kommen, wenn er was zu sagen hat. Hallo? Hallo. Hallo? Hast du denn jetzt ein schönstes Jahr? Ja, habe ich. Welches denn? 95. 95? Ja. Oh, wie alt bist du denn, dass du schon 1995 bewusst erlebt hast? 19. Echt? Ja. Und dann warst du da 9? Da wurde ich gerade 9. Wurdest du gerade 9? Was war denn so schön? Also ich bin erst nach Saarland gezogen, was ich sehr schön fand. Wo ist denn Salem? Saarland! Genau. Ach so, ins Saarland. Von wo nach Saarland? Von ganz weit weg. Vom Ausland her. Von welchem Ausland her? Georgien. Georgien? Tamara, mein Name. Wir hatten schon mal das Versuch. Ach so, ah ja, guck mal einer an. Ja. Ach, ist Georgien denn so schrecklich, dass das Saarland dann so schön ist? Nach dem Bürgerkrieg schon. Ach so, ja, glaube ich schon. Der ist ja länger her in Saarland. Jo. Ja. 95 war dein schönstes Jahr. Ja. Und dann, in der Folge, gab es noch ein besonders schönes Jahr? Ich dachte, ich kann ein bisschen über das Jahr erzählen. Ach so, na, ich wollte jetzt eigentlich so schnell, dass jeder noch mal was sagen kann. Ach, aber ja, wenn du dich kurz fassen kannst. Ja, Saarland, das erste Mal verknallt, dann nach Berlin gezogen, alles super, toll, tolles Jahr. Okay, na, das war doch ein klarer, schneller Schlauf. Tolles Saarland, nach Berlin gezogen, erstes Mal verknallt. Tamara, ich danke dir für deinen Anruf. Ja. Okay, tschüss. So, hallo? Hallo? Hallo? Na, machen wir weiter. Hallo? Ja, Mario hier. Mario, wir eher schnell durchlauf, wa? Ja, Dreierjahre. 73, 83, 93. Alles boah, Dreierjahre. 73, mein lieber Freund. Das ist aber weit weg. Was war denn 73 so toll? Na, erste Klasse. Einschulung. Die war toll? Ja, na klar. Ja, na, so klar ist es ja nicht. Der Schritt vom Kindergarten jetzt zum Menschwerden. Spielerei ist vorbei. Ja. Nun geht's los. Der Ernst des Lebens beginnt. Alle Zeugs und Erwartungen und so und alles. Und du trittst da völlig naiv rein von der Spielerei in den sogenannten ernstes Leben. Ja. Und 83, was war denn 83 so toll? Naja, dann war ja 10 Jahre vorbei. Ja. Lehre beginnen, die Weiber. Ah, ja, ist klar. Dann vorbei. Wo hast du denn gelernt? In der Näherei oder was? Na, im Stahlwerk. Im Stahlwerk? Ja, in Brandenburg. Im oh, Stahlwerk. Und da waren dann aber auch so richtig Kerngeweiber, oder? Klasse. Ja, klasse. Die haben einen Mann schon so an mit eben Arm hochheben können. Na, zum Beispiel. Naja, was weiß ich? Ja, nee, die waren ja anders als die Frauen von heute. Ja, ja, das glaube ich gerne. Gesagt, selbstbewusst im Leben und ja, stellten mal da und alles klar. Genau, und einen festen Händedruck. Genau. Genau. Man wusste genau, woran man war. Ja. Und, ach, herrlich. Und 93? 93, Studienbeginn. Ja. Oh, nochmal, die Weiber wieder. 91 dicht gemacht hat. Ja. Dann Studienbeginn, studiert. Ja. Und 2003 dann, dann vermehrt Kind geboren. Super. Tochter auf die Welt gekommen. Mensch. Also, oh, na. Und dabei gewesen bei der Geburt und alles drum und dran. Schick. 73, ja. 83, 93, 2003. Ja. Na, dann warten wir mal noch die 7 Jahre, bis 2013 ist, wa? 2013, genau. Genau. Na, ich bin schon gespannt. Du sagst dann hoffentlich Bescheid, wa? Na klar. Okay. Du bist dabei. Gut, na, ich gebe mir Mühe. Ja, ja, alles klar. Tschüss. Okay, tschüss. So, jetzt hier nochmal ganz schnell. Ja, hier ist nicht viel, viel. Das ist mal Jörg. Ich wollte mal einfach mitquatschen mit Olle Kuttner hier. Ja, ja, den kenne ich. Hallo? Hallo. Hallo. Na? Jetzt mal ganz schnell. Welches Jahr? Wer ist denn da? 86. 86? Was war denn 86 so toll? Mit zwei verschiedenen Jungs geknutscht und in einen großen Jungen verliebt. Oh, das ist ja super, oder? Ja. Und das ist jetzt aber schon so lange her, 20 Jahre? Ja. Dass du dich heute noch dran erinnerst? Ja. Weil es so toll war oder weil dann nie wieder so schön, nie wieder passiert ist? Genau. Och Mensch. Das Leben ist schon traurig, wa? Aber ich meine, wenn man andererseits diese wunderbare Erinnerung im Herzen trägt, was soll einem da noch passieren, oder? Genau, da kann man ja nicht draus vertrieben werden. Genau. Ich danke dir für den Anruf. Tschüss. Tschüss. So, hier nochmal ganz schnell. Ja, guten Tag, hier ist Sabine. Ja? Ich wollte mich mal bei Fritz mitmelden. Und ja, du bist schon. Bitte? Du bist schon drinne? Da, jetzt muss es aber alles recht ruckzuck gehen. Ja, ich wollte über das beste Jahr berichten. Ich hätte da eigentlich auch drei zu nennen. Na? Da wäre einmal 83. Ja. Da habe ich gleichzeitig drei Dinge erlebt. Na? Zum einen Studienbeginn, also die Nachricht, dass ich das Studium beginnen kann. Zum anderen auch gleichzeitig noch eine andere Qualifizierung angefangen und drittens meine erste Wohnung gekriegt. Alles in diesem Jahr. Dann 87, das erste Kind. Das ist, wenn man das erste Kind hat, immer ganz was Besonderes, ja. Ein Erlebnis. Und dann natürlich 91, die Hochzeit. Ach, die war dann nochmal toll. Ja, aber wie? Ja, mit, ja. Mit dem Kind nämlich als Blumenjunge, zusammen mit der Nichte, ja. Die gleichaltrig war. Die beiden, also sozusagen selbstfabrizierte Blumenkinder. Ja, und bist du immer noch verheiratet? Ja. Gott sei Dank. Ach so. Inzwischen hat der erste Junge auch noch einen Bruder. Andererseits kann man ja Scheidung auch durchaus feiern, oder? Das ist relativ, würde ich sagen. Ja, ja, ja. Kommt drauf an, wie man aussieht. Ja, ja, genau so. Okay, Sabine, ich danke dir für deinen Anruf. Und ich danke. Ja, okay, tschüss. So, hier nochmal ganz schnell ein Jahr. Ja, gut, hier nochmal. Dann ist Schluss jetzt. Jetzt kommt der halbautomatische Anrufbeantworter. Ihr könnt den immer noch anrufen, aber wir hören uns den jetzt dann erstmal an. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 zu Potsdam 731 39 32. War das ein Piep? Das war ja geil. Hier ist der einsame Wolf. Das Band des halbautomatischen Anrufbeantworters. Hallo, ihr Kottner, heißt der Jonas von Dau. Die Theorie des Lebens, die möchte ich mal von dir erfahren. Und vielleicht können wir ja da mal eine Sendung machen oder so. Und dann kannst du mir auch mal deine E-Mail geben, weil das finde ich ja ein bisschen doof. Man kann dich ja nicht erreichen. Ja, ich wollte eigentlich nur Grüße ausrichten. Also Weihnachtsgrüße sowie auch guten Rutsch ins neue Jahr und so weiter. Sind wir nicht alle immer da im Runden der Lebenden? Ja, alle Jahre wieder. Nun ist gleich wieder Weihnachten. Und jedes Jahr erneut werden die Menschen belogen. Es wird behauptet, es sei der Geburtstag von Jesu. Genau genommen ist der völlig unbekannt. Vermutlich hat man damals überhaupt keine Geburtstage gefeiert. Aber das Einzige, was man dazu aus dem Neuen Testament eventuell entnehmen könnte, die Worte, und die Hirten hüteten des Nachts ihre Herden. Damals war dasselbe Klima in Palästina wie heute. Das bedeutet, das kann nur entweder im Frühling gewesen sein, da sind die Hirten auf dem Felde, wenn die Schafe ihre Jungen kriegen, oder im Hochsommer, wenn es so heiß ist am Tage, dass sich die Tiere am Tage irgendwie im Schatten verkriechen, und in der Nacht, wenn dann etwas Tau fällt, dann gehen sie auf die Weide. Also, das heißt mit anderen Worten, der Geburtstag, wenn das so weit jedenfalls stimmt, der kann nur in der warmen Jahreszeit gewesen sein, im Frühling oder im Hochsommer. Heute gibt's Kartoffelsalat. Energiesparlampe, 23 Watt, früher 120 Watt. 12.000 Stunden bringt sie auf die Matte, steht auf der Verpackung. Ich war nie gut in Mathe. Mensch mit Tasche, 23 Watt, früher 120 Watt. 12.000 Stunden bringt er auf die Matte, steht auf der Verpackung. Ich war nie gut in Mathe. Ich bin auch einer von den vielen 16-Jährigen, die dich auch immer so hören. Deswegen komme ich jeden Mittwoch zu spät und komme dann immer in der ersten Stunde zur Erdkunde zu spät, immer noch ganz verpennt und so, weil ich immer bis tief in die Nacht nachdenken muss über deine anspruchsvollen und super Themen. Und dann komme ich immer in Erdkunde ran und verkack dann und ja, bleibe ich wegen dir jetzt sitzen. Könnte sein. Ja, das könnte ich noch sagen. Könnt jetzt ein bisschen klugscheißern und erklären, was der Unterschied zwischen anscheinend und scheinbar ist. Ja, hier ist Olli. Ich habe lange nicht mehr aufgesprochen, aber ich wollte unbedingt noch vor Weihnachten dir schöne Weihnachten. Frohe Ostern. Tschüss. Ich habe folgende Frage. Und zwar hattest du am 20.12. ein Lied gespielt von wegen hier irgendwie Muttern und wenn Mutti früh zur Arbeit geht. Kannst du mir mal irgendwie zusenden von wem, also wer der Interpret ist von diesem Lied? Ja, und eigentlich sagt man auch nicht, der bekommt Hartz IV, sondern Arbeitslosengeld 2. Mehr weiß ich aber auch nicht. Hoppala, pop! Versuchen wir es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Hey yo, this is Chicken Little Chang and my greetings go out to Sensational Sandlop, Beef Buster Bobosh and of course, not to forget, Boy Banger Bobosh, who, well, I hope we won't get AIDS though, because I'm warning you kids, don't fuck without using, that's gonna be beef, I guess. Well, I don't give a, use condoms guys, and girls, of course, well. Yeah, okay, good night. Das waren aber meine Lieblings-Peruaner. Power of Soul, alte Hendrix-Nummer. Gerardo Manuel L. End L. Humo. Damit ist die Sendung zu Ende und ich würde tendenziell eher mal so quasi Tschüssi sagen, wir hören uns ja nächste Woche wieder, oder? Macht euch bis dahin mal schön Gedanken, dass wir euch hier auf den Punkt kommen. Welche Jahre wurden hier genannt? 73, 83, 93, 2003, 2005, 2003, 95. Die häufigste Nennung, offensichtlich das Jahr 2003, möglicherweise das Beste der Welt gewesen. Ich sag jetzt Tschüss. But now time runs away. And I must hurry to say farewell to all of you. I want to thank you for listening to me. And if I may hope that I have brought to you any entertainment or joy, it will make me very happy. Good night.